Gut, wie wollten wir das heute machen? Wie haben wir uns das vorgestellt? Gisela wird jetzt gleich anfangen mit der Vermittlung der Kategorien der Subjektentwicklung. Also wie stellt man sich Subjektentwicklung in der kritischen Psychologie vor? Und dann haben wir ein paar Beispiele aus der Mainstream-Psychologie, hauptsächlich was die so für Konzepte haben zu Gesellschaftsverständnis, wo man sehen wird, dass es bei denen eher um so ja, das Soziale geht. Und daran wollen wir halt zeigen, ja, dass es sehr schwierig ist, das mit dem Gesellschaftsverständnis, also in der Mainstream-Psychologie, das irgendwie zu verstehen, wie das läuft. Und als letztes haben wir noch Beispiele eben, also ich aus meiner praktischen Arbeit im Kinder- und Jugendzentrum und wie gesagt Gisela von ihren Enkeln, und wir müssen mal gucken, ob wir die dann auch teilweise einfließen lassen, wie wir das dann so regeln. Und bevor du jetzt loslegst, würde ich sagen, ist noch wichtig, dass wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann fragt, glaube ich, am besten gleich, dass wir es dann auch diskutieren können, sonst kommt man ja dann nicht mehr mit vielleicht. Also einfach fragen und unterbrechen. Gut. Also ich sage erstmal formal, das wird aufgenommen hier. Wir hätten vorher fragen müssen, ob alle damit einverstanden sind. Das haben wir versäumt. Aber da der Mensch, der uns den Apparat gebracht hat, gesagt hat, dass das Publikum sowieso nicht draufkommt, weil das Gerät zu schwach ist, vielleicht nicht so schlimm. Also sind alle, wer ist nicht damit einverstanden? Es wurde jetzt immer gesagt, auch wem nachher einfällt, dass er nicht damit einverstanden ist, kann es auch nachher melden. Und also auch außerhalb dieser, also ich glaube, es gibt eine Frist von 2 Wochen oder so, in der also noch Meldungen gemacht werden können bezüglich Löschens. Dann wollte ich noch ganz kurz einen Werbeblock machen. Und zwar ist mir gerade eingefallen, dass ich DVDs besitze, wo eine Vorlesung von Klaus Holzkamp zu Ontogenese aufgenommen worden ist, die ich gerade an den Büchertisch getragen habe. Für 5 Euro sind sie da zu erwerben. Wer also Holzkamp mal im Original hören möchte, könnte das für 5 Euro mit dieser DVD tun. Ja. Kann ich da was anschließen? Wer keine 5 Euro hat, der kann auch über YouTube an den Originalvortrag von 87 von der kritischen Uni in Fulda anschauen. Ansonsten auch ganz viele tolle kritische Psychologie-Vorträge. Aber immer noch mal. Ja. Dann wollte ich fragen, also die Vorstellung war ja insofern ganz nützlich, weil sich herausstellt, dass, also sagen wir mal, ein Drittel noch keine Vorstellung von kritischer Psychologie hat, sondern schier Interesse daran hat, während andere wohl welche haben. Und ich würde ungern Eulen nach Athen tragen. Und insofern wäre jetzt die Frage an euch, ob euch daran liegt, dass ich versuche, so kurz wie möglich die Vorstellung, also die Kategorien zur Analyse der Ontogenese von Holzkamp vorzutragen, oder ob ihr darauf verzichten könnt. Wer möchte lieber darauf verzichten? Niemand. Für die, die später gekommen sind, ich habe das auf ein Thesenpapier geschrieben und das muss irgendwo noch in größeren Mengen rumliegen. Ich habe ein zweites Thesenpapier vorbereitet, wo ich mal aufgelistet habe, welche empirischen Ergebnisse aus der, ja, vielleicht könnte man sagen Mainstream-Psychologie, die aber nicht statistisch arbeitet, welche empirischen Ergebnisse praktisch für die Entwicklung des Sozialen vorliegen. Das würde ich dann anschließend mit euch angucken, unter dem Aspekt, den Anna schon gerade genannt hat, ob da überhaupt Gesellschaftlichkeit vorkommt. Ich würde gleich sagen, nein. Aber das können wir diskutieren. Außerdem fand ich sehr interessant, dass viele von euch auch wirklich praktisch arbeiten, interessiert sind an diesem Thema. Und insofern geht es also nicht nur darum, dass Anna und ich irgendwelche Beispiele einbringen, sondern wir sind, deswegen heißt die Geschichte auch Workshop übrigens, vor allen Dingen auch sehr an euren Beispielen interessiert, also an euren Problemen, an euren Beispielen in dem Zusammenhang. Ja, dann fange ich an mit nochmal einem Vorsatz, und zwar ist ja bei Entwicklung, beziehungsweise also Ontogenese ist der Begriff klar, das heißt also die Entwicklung des Individuums innerhalb der Phylogenese. Und ein Mensch fängt gesellschaftlich-historisch gesehen bei Null an. Soweit ist, glaube ich, bei allen Theorien Einigkeit. Aber dann ist die Frage Entwicklung wohin? Und es gibt sozusagen nicht schlicht die Entwicklung des Kindes, in der Gesellschaft, sondern erstens ist die historisch und zweitens, wenn ihr euch die verschiedenen Theorien anguckt, hat jeder sozusagen einen anderen Fluchtpunkt. Also Piaget, das ist bekannt, da geht es ums formallogische Denken. Der untersucht also wirklich nur, wie kommt das formallogische Denken zustande. Macht manchmal ein bisschen Schlenke auch zum Sozialen, aber das ist eigentlich sein Gegenstand. Es gibt auch viel Forschung darüber, wie man sich zum Junkie entwickelt. Und also auf jeden Fall muss man sich das klar machen, dass praktisch jede psychologische Entwicklungstheorie einen bestimmten Fluchtpunkt hat. Manchmal heißt es dann, das ist teleologisch. Klaus Holzkamp hat das, glaube ich, sogar selbst über Piaget mal geschrieben, ohne zu sehen, dass es bei ihm ganz genauso ist. Bloß bei ihm ist der Fluchtpunkt Handlungsfähigkeit. Ich denke, das eine ist schon vermittelt worden im Zusammenhang, aber trotzdem die einfache Definition. Handlungsfähigkeit ist, wird gefasst als die gesellschaftlich vermittelte Lebensweise. Wo habe ich das falsch im Papier? Ja, als die Verfügung, nicht nur. Also als die Verfügung über die eigenen Lebensbedingungen in Teilhabe an der Verfügung über den gesellschaftlichen Prozess. Das ist natürlich auch eine Zielbestimmung. Es gibt keinen Menschen wahrscheinlich, der über seine eigenen Lebensbedingungen in der Teilhabe an der Verfügung über den gesellschaftlichen Prozess verfügt, sondern allerhöchstens in Ausschnitten und mehr oder weniger. Wenn es euch recht ist, gehe ich jetzt dieses Thesenpapier mal durch, versuche noch Erläuterungen. Immer wenn euch was nicht verständlich ist, bitte ich sofort um entsprechende Fragen. Also was Holzkamp gemacht hat, und das ist ja praktisch die Entwicklung der kritischen Psychologie, ist, dass er historisch abgeleitet hat, was eigentlich die menschliche Spezifik ist. Menschliche Spezifik bedeutet, dass es das ist, was den Menschen von den Tieren unterscheidet. Manche sehen das immer als hochmütig an, das ist aber nicht der Sinn, sondern es geht darum zu erklären, was sozusagen Menschen realisieren müssen in ihrem Leben im Unterschied zu Tieren. Einwände? Okay. Ich bin immer wieder beschimpft worden als hochmütig, weil mich die Kreativität der Bären weniger interessiert hat als die Kreativität der Menschen oder so. Dabei hat er herausgearbeitet, ich mache es jetzt nur ganz kurz, weil ich es wichtig finde, dass die spezifisch menschlichen Bedürfnisse nicht einfach Bedürfnisbefriedigung sind, sondern die Verfügung über die Bedingungen zur Bedürfnisbefriedigung. Also immer der Verfügungsgedanke, ne? Und der spezifisch menschliche gnostische Aspekt realisieren, dass der individuelle Lebensgewinnungsprozess gesellschaftlich vermittelt ist. Handlungsfähigkeit, sozusagen bei Klaus Holzkamp gefasst als das erste menschliche Bedürfnis, bedeutet hier, das sage ich jetzt schon, lese ich jetzt nochmal, Verfügung über die eigenen Lebensbedingungen in Teilhabe an der Verfügung über den gesellschaftlichen Prozess. Jetzt geht er so vor, dass er sagt, was ist also mein Fluchtpunkt? Mein Fluchtpunkt ist die Handlungsfähigkeit. Und jetzt frage ich, welche ontogenetischen Voraussetzungen muss ein Mensch im Laufe seiner Ontogenese realisieren, um Handlungsfähigkeit zu entwickeln? Das ist zunächst mal, dass wenn man kapiert, dass die menschliche Lebensweise gesellschaftlich vermittelt ist, also über gesellschaftliche Strukturen vermittelt ist, man die Unmittelbarkeit überwinden muss. Ich weiß nicht, ob das auf Anhieb klar ist. Vielleicht ein ganz anderes, ja? Darf ich ganz kurz fragen, Handlungsfähigkeit zu entwickeln oder stetig weiterzuentwickeln? Ja, das steht hier jetzt nicht extra drin. Holzkamp macht da den Unterschied zwischen einem Entwicklungszug und einem Prozesstyp. Der Entwicklungszug bedeutet, dass es erst entsteht, also sich in Richtung auf Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Prozesstyp bedeutet, dass man das ja in verschiedensten Situationen immer wieder neu realisieren muss. Ne? Also wenn ihr mal kapiert habt, einer gesellschaftlichen Vermitteltheit zum Beispiel, jetzt kommen wir zum Geld, dass ihr im Laden nur dann was kriegt, wenn ihr Geld rüberschiebt. Habt ihr vielleicht noch nicht kapiert, was das bedeutet, in einer Institution wie einer Universität zu leben, zu studieren. Die Unmittelbarkeit kann man vielleicht auch hier gerade im Raum, also die überschreitende Unmittelbarkeit kann man hier im Raum vielleicht deutlich machen. So wie ihr da unten sitzt, nebeneinander, ist es zum Teil deswegen, weil ihr euch kennt, weil freundschaftlich, weil ihr schon in anderen Seminaren zusammengesessen habt. Und das ist praktisch der soziale Aspekt. Während die Tatsache, dass wir hier vorne stehen und ihr da hinten, du sitzt auch gut, aber wir hier vorne sind und ihr da hinten seid, praktisch strukturell vermittelt ist, weil es sich hier sozusagen um ein, ja, um etwas handelt, wo vor allen Dingen wir euch erstmal was vermitteln wollen. Ne? Wir sind hier also eingeteilt vom Orga-Komitee als die, wie nennen die das? Steht immer mit, also steht weder Führer noch Veranstalter oder sowas, aber wir sollen sozusagen, sind wir verantwortlich. Ja, also das ist, muss sozusagen der Entwicklungsentzug, der, also muss die Unmittelbarkeitsdurchbrechung, Unmittelbarkeit, wie ihr da so sitzt, durchbrechen werden. Was ist davor? Davor muss realisiert werden, dass die menschliche Lebensweise kooperativ vermittelt ist. Da habe ich jetzt ein paar Schlagwörter dahinter geschrieben. Also was er ausführt, ist, dass man verstehen muss, dass Gegenstände von Menschen allgemein, für menschliche Zwecke allgemein hergestellt worden sind, dass es verallgemeinerte Produzenten und verallgemeinerte Nutzer gibt, dass das auseinanderfällt. Also keiner von euch, der hier einen Stift in der Hand hat, hat den selber hergestellt, kann ihn aber trotzdem benutzen. Und das, was ihr produziert, wiederum können andere benutzen, ohne es selber hergestellt zu haben. Und dann wird er in jeder Menge auch bedient, da kommt der Schornsteinfeger und die Parks werden für euch gerichtet, die Straßen gepflegt und so weiter. Das nennt er den Entwicklungszug der Bedeutungsverallgemeinerung. Das wird alles noch genauer, ich will es jetzt nochmal aufzählen. Und davor sagt er es ein relativ, das habe ich das Wort relativ hier vergessen, relativ menschlich unspezifischer Vorlauf. Das heißt, das, was Tiere auch schon können, also auf ihre Art und Weise, nämlich Signale von Menschen zu verstehen und die Verwendbarkeit von Gegenständen. Also dass man an Gegenständen, an Stiften zum Beispiel auch lutschen kann oder andere damit pieken kann und so weiter. Die Frage, die wichtige Frage ist jetzt, was treibt Entwicklung voran? Das ist eine Frage, die in den meisten Entwicklungstheorien, wie ich sie kenne, kaum gestellt wird. Und wenn dann auf unterschiedliche Art und Weise, ihr wisst vielleicht alle Psychologiestudierenden, dass Piaget zum Beispiel so eine Art Selbstbewegung annimmt, Assimilation, Akkumulation, die sich dann irgendwie äquilibriert, also ins Gleichgewicht kommt. Holzkamp geht davon aus, dass also der Motor der Entwicklung das Bedürfnis nach Verfügungsgewinn ist, Verfügungsgewinn, also Verfügung über die Lebensbedingungen zu erreichen und dass das über die Auflösung von Widersprüchen geht. Das heißt, das Kind, vielleicht nehmen wir den nächsten Satz noch dazu, grundsätzlich, Kinder leben von Anfang an in konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen, können dies aber zunächst nicht begreifen. Ja? Was wird da genau unter Widersprüchen verstanden? Dass sie das, was sie eigentlich begreifen müssten, nicht begreifen können. Ja, also. Bitte? Ja, ja. Wer soll es sagen? Ich würde es mal sagen. Ja? Ja, bitte. Ja, also zum Beispiel einer der Widersprüche, mit denen wir alle konfrontiert sind, ist etwa die Schule, die sozusagen ein Ensemble einerseits von Selektion und Behinderung ist und andererseits von mehreren Chancen. Das ist ein Widerspruch, mit dem wir zu leben. Also einerseits hat die Schule die Funktion, sozusagen Leute auszubilden und andererseits zu selektieren und in Klassen zu packen und sonst wie. Das ist ja ein Moment des Widerspruchs. Sozusagen kleine Widersprüche sind Lohnarbeit, Kapital und so, also die gesellschaftliche Anweisung des Lebens, das ist immer verhandelt, verbunden. dass die Fahrtlinie ist und verschiedene Infrastrukturen verweisen. Das ist das, was Kinder natürlich erstmal nicht hinkriegen, was sie unspezifischerweise erfahren haben und die Reise. Das ist manchmal auch schon anders, aber wenn ich so, das ist ja ein kognitiv gar nicht können. Die Widersprüche, die schaffen wir doch gar nicht aufzulösen. Ich meine, das heißt, vielleicht das Bestreben, die aufzulösen, und dass man sie auch, also die bestehen, es ist auch schon die Freiheit zu haben, aber Grenzen zu, auch dazu, ist auch an sich widersprüchlich. Und an, kann man sich wirklich an jeden Sachen begreifen, die Widersprüchlichkeit. Also ich denke, da gibt es verschiedene Arten von, ja? Also nur ganz kurz dazwischen, wenn Widerspruch als Motor der Entwicklung und als Motor der Entwicklung in der Ontogenese danach ging ja die Frage. Und ich glaube, da muss man erst denken an, was weiß ich, das Kind ist abhängig von den Eltern. Wenn es zum Beispiel Hunger hat, zu Anfang ist es total abhängig, kann nur schreien, kann nur irgendwie überschreien, den Erwachsenen dazu bewegen, es zu füttern. Und irgendwann eröffnet sich die Möglichkeit, selber zu essen. Ja, dann ist, das kann man als Widerspruch fassen, also zwischen dem, was das Kind eigentlich will und wie es das realisieren kann. Das entspricht meines Erachtens dem frühesten Entwicklungswiderspruch, den Vygotsky konzipiert, ja, bezüglich Neugeborenen, dass er sagt, dass das Neugeborene maximal abhängig ist von anderen und ebenso, da kann man maximal unfähig sagen, eigentlich nicht. Bei totaler Unfähigkeit, seine Bedürfnisse zu kommunizieren. Mhm. Was du sagst, kann einfach nur schreien, ne? Das kann es aber nicht spezifizieren. Und dass also der nächste, also die Auflösung, jetzt die mögliche entwicklungspsychologische Auflösung darin besteht, dass es lernt zu kommunizieren. Ne? Zum Beispiel, indem es zeigt auf bestimmte Dinge oder, ja? Aber wenn ich das richtig verstehe, heißt es ja eigentlich nur, dass der Widerspruch oder ein Widerspruch sich auflöst, trotzdem noch eine ganze Reihe neuer Widersprüche. Natürlich, natürlich. Das ist ja, was ich jetzt auch vorstellen will, ist ein Ablauf, also so ein, als solcher Widersprüche. Ich wollte nur noch mal zu den Unauflösbaren sagen, dieses ist ein auflösbarer Widerspruch. Das Beispiel, dass das Kind lernt, also irgendwann mal kommunizieren kann und damit seine Ausgeliefertheit eben reduziert. Andere Widersprüche kann das Kind nicht in dieser Weise auflösen. Zumindest ich gehe aber davon aus, dass es immer ein Unterschied ist, ob ich mir das klar mache, dass es ein Widerspruch ist, den ich nicht auflösen kann, oder ob ich sozusagen verzweifelt da drin rumrudere. Ne? Mich zum Beispiel frage, warum will ich einerseits, um das Beispiel aufzugreifen, warum will ich einerseits in die Schule gehen und was lernen und warum ist es mir andererseits da so verhasst? Also, warum fühle ich mich da so unwohl? Und wenn mir das klar wird, dann komme ich damit unter Umständen auch besser zurecht oder finde Wege, damit zurechtzukommen. Einverstanden? Ja? Im Bereich der Erziehung kann dieses Konzept ja auch hilfreich sein, wenn Eltern sich klar machen, dass ein Kind in so einem Entwicklungswiderspruch ist, also mit dem Trotzverhalten ein. Mhm. Das hängt ja dann zusammen unter anderem, dass ein Kind sprachlich die Gefühle noch nicht ausdrücken kann und im Kopf schon ein Stück weiter ist als das Sprachvermögen und unglaublich frustriert ist und dann manchmal einfach ausflippt, weil ja, so ein Entwicklungswiderspruch. Ja, also ich habe mich damit auch beschäftigt und folgende Theorie entwickelt. Das baut jetzt auf etwas, was auf dem Thesenpapier später käme, aber man kann schon mal vorziehen, dass Kinder, wenn sie anfangen zu realisieren, dass Menschen Intentionen haben und dass sie selber Intentionen haben, dass sie dann nicht unterscheiden können, ob die Intentionen von Erwachsenen sozusagen Notwendigkeiten entsprechen oder irgendwie Jux sind, beliebig sind. Also muss die Mutter jetzt zur Arbeit gehen und muss die ins Kino gehen, das sind relative Unterschiede. Ne? Oder muss die Mutter jetzt rechts rumgehen auf der Straße, das ist das typische Beispiel, ne? Wo sich Kinder da auf die Erde schmeißen, weil sie links rumgehen wollen. Und dass also dieses Unvermögen, das auseinanderzuhalten, sozusagen dazu führt, dass sie ja aussteigen, ne? Und dann eben dieses Verhalten unter Umständen an den Tag legen. Ich hatte mit meinen eigenen Kindern diesbezüglich großes Glück. Ich habe das irgendwie immer geschafft, ihnen entweder die Notwendigkeit zu vermitteln oder zu machen, was die wollten. Also es ist der Grund, dass sie entwickelt haben, für die Krisensituation, was Vygotsky beschrieben hat, wo die Ur-Wir-Einheit zerbricht und das Kind praktisch, der hat es ja ganz anders interpretiert. Also wo wir, dass das Kind erstmal ein absolut soziales Wesen ist und irgendwann resultiert es, dass er praktisch eigene Wege gehen möchte als die Eltern und dass es sozusagen, und dass die Eltern nicht allmächtig sind, dass sie nicht die vollkommene Geborgenheit bieten. Ja, das ist dann sozusagen von dieser absoluten Abhängigkeit, aber auch Anpassung des Wunsches, also sozusagen der mimetischen Angleichung an das, was sozusagen da ist, weil es sich noch nicht getrennt von der Ur-Wir-Einheit befindet, zu Individualität, zu dem, was man selbst bin. Und dadurch entsteht dieses Konflikt zwischen dem Müssen, sozusagen der absoluten Anpassungsfähigkeit an Soziale und dem Individuellen, das, was man selbst will, eigene Ziele, eigene Wünsche, das Verstehen, dass der andere Menschen auch Wünsche haben, also mit der Theory of Mind, wo dieses endgültig dann Zerbrechen stattfindet, weil das Kind versteht, dass andere Menschen einfach andere Weltsichten haben und das selbst. Ich bin ein bisschen anderer Meinung als Vygotsky. Mich hat auch immer gestört, dass er davon spricht, dass das Kind jetzt erziehungsschwierig wird, weil ich finde, das Kind wird, also äußert sozusagen seine Verzweiflung, und worauf es ankäme, ist erziehungsmäßig sozusagen diese, also als Erzieher diese Verzweiflung zu verstehen und versuchen, die aufzuklären. Ne? Und das kommt bei ihm ja nicht vor. Sondern ich habe das aber anders bei ihm gelesen, bei Vygotsky. Ich fand, dass das ist sehr verständnisvoll und auch darin auch plädiert, oder bei den Eltern Verständnis zu wecken für die Krisensituation des Kindes und das erklärt, wie diese Krise zustande kommt. Es gab noch eine Meldung. Ich habe jetzt Vygotsky nicht vorbereitet. Müsste ich nochmal, also ich kann jetzt da nur sagen, dass ich das Konzept des Ur-Wir sehr, sehr, sehr sinnvoll und sehr nützlich finde, um das zu verstehen. Ne? Im Unterschied zum Wir dann. Ne? Also das Ur-Wir ist ja noch nicht ich im Wir, sondern es ist sozusagen undifferenziert, also ein globaler Begriff. Ne? Dass es also überhaupt noch keine Differenzierung hat. Aber Anregung, wenn es interessiert, guck sich das nochmal an. Das ist in der Entwicklung des Sprechen und Denken, ne? Stellt er das? Nee, Quatsch. Ausgewählte Schriften. Ausgewählte Schriften. Band 2, ne? So. Die Frage, die sich Holzkamp jetzt stellt, ist: Wie kann der äußere Widerspruch, den das Kind zunächst nicht realisiert, zum Inneren werden? Also bezogen jetzt nochmal auf dieses Beispiel, es lebt von Anfang an konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen, hat davon aber eben keinen blassen Dunst und kann das am Anfang überhaupt noch nicht verstehen. Wie kann etwas, was man überhaupt nicht denken kann, sozusagen zum inneren Widerspruch werden? Das finde ich eine interessante Frage, ich habe mich ja ziemlich viel mit Piaget beschäftigt, die bei Piaget überhaupt nicht auftaucht, weil er eben diese Selbstbewegung da annimmt, die Selbstbewegung der Strukturen. Und die Frage, wie also ein Kind, was zum Beispiel erstmal annimmt, dass wenn man eine Plastilinkugel zu einer Wurst ausgerollt hat, dass es damit mehr wird oder weniger, je nach Betrachtung, wie das auf die Idee kommt, dass das nicht so sein könnte, ist etwas, was er nicht beantworten kann. Holzkamp hat dazu folgende Idee entwickelt, also Theorie entwickelt. Das ist die These, die darunter steht, dass angeborene menschliche Potenzen, und der Mensch hat die Potenz, sich zu vergesellschaften, dass angeborene menschliche Potenzen immer in irgendeiner Weise in Richtung auf Verfügung realisiert werden, also Verfügung mit Lebensbedingungen, was zu Widerständen der sozialen und sachlichen Realität führt und zur Ausgeliefertheit des Individuums, die durch Entwicklung der Weltsicht überwinden werden kann. Also es macht immer irgendwas und das geht dann ja, schrittweise. Moos vergleicht das da immer mit der Landnahme der Holländer, die das sozusagen Stückchen für Stückchen, Deich für Deich sozusagen dann in ihre eigene Verfügung bringen. Das, jetzt habe ich die Seite hier nicht aufgeschrieben, aber das ist sinnvoll nachzulesen, weil er sich da wirklich intensiv damit beschäftigt. So, eine weitere These ist, dass ein Kind seine Weltsicht in der Kind-Erwachsenen-Koordination entwickelt, die er, das ist so ein Abkürzungsfanatiker, die er als Kek abkürzt. Ist nicht zu vergleichen mit der Eltern-Kind-Beziehung oder Mutter-Kind-Beziehung, sondern es geht sozusagen um den besonderen Charakter des Verhältnisses zwischen einem Kind und seinen Pflegepersonen. Es können die leiblichen Eltern sein, es können auch andere sein. Diese Kind-Erwachsenen-Koordination, also das Verhältnis oder die Beziehung, wenn ihr so wollt, die Beziehung entwickelt sich und das wirkt auf das Psyche des Kindes zurück. Jetzt würde ich von unten nach oben anfangen. Also ich lasse den relativ unspezifischen Vorlauf weg. Und komme zum Entwicklungszug der Bedeutungsverallgemeinerung, den ich oben da schon unterstrichen angeführt habe. Hier, und habe es jetzt immer so aufgegliedert, wie er das auch in seinem Text eigentlich hat, dass er immer den Entwicklungswiderspruch benennt. Dann die Entwicklungsdimension, also auf der dieser Widerspruch aufgelöst werden kann. Und dann schließlich, wie sieht die Aufhebung des Widerspruchs aus? Also diese entwicklungspsychologische Aufhebung durch also zusätzliche Kenntnisse, Wissen, Denkmöglichkeiten und so weiter. Er sagt, also der erste Entwicklungswiderspruch ist dieser Kind, also die Kind-Erwachsenen-Koordination ist interaktiv. Während ein Kind aber nur bloße soziale Orientierungsbedeutung realisiert, also Signale von Erwachsenen sieht, Erwachsener kommt, Erwachsener geht, Erwachsener holt Flasche und so weiter, regulieren Erwachsene ihre Aktivitäten gemäß kooperativer bzw. gesellschaftlicher Bedeutung, was die Verfügungsmöglichkeiten des Kindes einschränkt. Beispiel: Kind schreit, Mutter kommt, Kind schreit, Mutter kommt, Kind schreit, Mutter kommt nicht. Warum nicht? Die Dimension, auf der das Kind das verstehen kann, ist jetzt das autarke Lernen von Orientierungsbedeutung. Autark. Das bedeutet bei ihm immer so etwas wie ein selbstständiges, also ein Lernen, was sich auf etwas Übertragbares bezieht, also nicht direkt auf die normale, die direkte, unmittelbare Situation, sondern auf etwas, was dann als verstanden übertragen werden kann. Die Aufhebung des Widerspruchs besteht dann darin, dass das Kind Intentionalität realisiert, also im Prinzip verstehen kann, wenn die Mutter nicht kommt, dann unter Umständen nicht deswegen, weil sie sauer auf mich ist, sondern weil sie gerade am Telefon hängt, die Hausverwaltung am Telefon hat, die ihr gerade eine Mieterhöhung durchsagt und sie deswegen jetzt im Moment, weil sie dagegen angehen möchte, im Moment das nicht unterbrechen kann, weil wenn das Kind schreit. Das versteht ein Kind natürlich erstmal nicht, was es aber verstehen muss. Und das ist die Zwischensequenz, die er da einschaltet. Das jetzt eher auf Empirisches zurückzugehen. Wir hatten ja damals dieses Forschungsprojekt zur Selbstentwicklung in der frühen Kindheit. Zwischensequenz, die Entwicklung der Sozialintentionalität. Dass also ein Kind versteht, dass es selber und andere auch Intentionen haben. Dadurch gewinnt die Kind-Erwachsenen-Koordination intentionales Niveau, also nicht mehr nur interaktives. Der eine macht, der andere reagiert, sondern ein intentionales Niveau. Der Entwicklungswiderspruch ist jetzt, dass das Kind Gegenstände noch unspezifisch verwendet, gemäß ihrer Verwendbarkeit. Ein Beispiel, was Moritz auch in seiner Einführung hat, ist, dass ein Kind also, weil es mitkriegt, dass also ein ins Wasser geworfener Stein genauso schöne konzentrische Kreise bildet wie ein Fotoapparat oder Schlüsselbund, ist das auch versucht, was die Erwachsenen entsprechend ärgert und von ihnen bestraft wird, weggenommen wird, die Kinder praktisch dressiert werden, dass sie das nicht tun dürfen, was, also Holzkamp bezeichnet das auch als Dressur, die möglich ist, womit die Verfügung wieder eingeschränkt wird, weil Kinder irgendwie kapieren, nicht alles dürfen sie ins Wasser werfen, aber was nicht. Oder ein anderes Beispiel, was ich auch schön finde, dass Kinder also im Park zum Beispiel jede Menge Gänseblümchen pflücken dürfen, aber nicht die Rosen. Also nicht deswegen, weil die nicht pieken, sondern, also nicht deswegen, weil die pieken, die können auch Dahlien nehmen oder sonst hier piekfreie, schöne Blumen. Sie dürfen Kastanien aufheben, dürfen also auch manchmal Steine aufheben, Pflastersteine wiederum nicht. Die auszugraben ist verboten. Warum eigentlich? Also obwohl man mit den Gegenständen das alles machen kann, sind bestimmte Verwendungsmöglichkeiten verboten. Auf welcher Dimension kann es diesen Entwicklungswiderspruch lösen? Holzkamp sagt, über das Machen, also indem es etwas macht, später mit Mitteln und als Resultate erzeugt, die auch für andere bedeutsam sind. Ich glaube, das einfachste Beispiel, und da, wo das auch sehr gut zu beobachten ist, sind Kinder und Stifte. Am Anfang nehmen sie einen Stift und pieken damit das Papier durch oder bewegen da drüber und sind erstaunt, wenn da irgendwas entsteht, versuchen es vielleicht anschließend auch zu benennen. Mein Enkel malte immer etwas, was er Tölle Lölle nannte. Das ist einfach so. Bemerken dann, dass es also wirklich, dass das Resultat ihrer Tätigkeit ist und kommen nach und nach dazu, eben auch dieses Resultat anzustreben, also was Bestimmtes zu wollen und dabei auch zu merken, dass bei Holzkamp ist es, dass das Bild dann schön gemalt ist und den Erwachsenen gefällt. Ich finde, es gibt also sehr viel einfachere Beispiele, wo Kinder einem den Fahrstuhlknopf drücken, was dann oft gar nicht so richtig hilfreich ist, aber trotzdem kann man auch dann fahren, wenn das Kind den Fahrstuhlknopf gedrückt hat. Auch das ist für andere bedeutsam. Wie ist die Aufhebung des Widerspruchs, wenn das Kind realisiert, dass Gegenstände von Menschen allgemein für menschliche Zwecke allgemein hergestellt sind? Das nennt Holzkamp den Gebrauchswert im Unterschied zur Verwendbarkeit und auch im Unterschied zur Brauchbarkeit. Ich verkürze das jetzt alles sehr, ne? Und spricht auch von sachlicher Intentionalität. Das heißt, in die Gegenstände sind ja menschliche Intentionen eingearbeitet. Also die Stifte eignen sich ja nicht zufälligerweise zum Schreiben, sondern weil die Intention, dass man damit schreiben kann, in den Stift eingearbeitet ist. So, und damit kann also diese Kind-Erwachsenen-Koordination ein kooperatives Niveau erreichen. Das heißt, das Kind kann jetzt mit den Erwachsenen kooperieren. Es gibt jetzt einen neuen Entwicklungswiderspruch. Das war das, was du sagtest, glaube ich, ne? Jeder Auflösungswiderspruch bringt neun. Weil das Kind jetzt eine gewisse erweiterte Verfügung hat, falls er sich also in diesen kooperativen Zusammenhang einbringt. Trotzdem gibt es Einschränkungen seiner Verfügung durch Aspekte, die von außen kommen. Bestes Beispiel das Geld, das war ja auch das, was Sie interessierte. Gibt es 100 Beispiele. Ein Kind will dieses und jenes, muss ja gleich nicht gleich ein Pony sein, aber zum Beispiel also den lila Teddybär im Supermarkt und die Erwachsenen sagen, nee, können wir nicht kaufen. Haben wir nicht genug Geld dafür? Warum haben sie nicht genug Geld? Wo kommt das Geld her? Die meisten Eltern oder so holen heutzutage ihr Geld von der Bank, nicht mehr vom Arbeitgeber. Ich musste noch mal mehr eine Lohntüte abholen damals, als ich anfing zu arbeiten am Immerbüro. holen das von der Bank und warum holen sie bestimmte Summen? Warum holen sie nicht so viel, dass es für das Pony reicht oder den lila Teddybären? Und was ihnen jetzt hilft, also diesen Widerspruch zu überwinden, ist, dass sie verstehen, dass also diese häusliche Gemeinschaft eben sich in gesellschaftlichen Strukturen befindet. Und das ist dann eben der, ja, steht ja da, Aufhebung. Wenn das Kind die häusliche Gemeinschaft in Richtung auf gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge überschreitet, und dann kann die KEK eben intersubjektives Niveau erreichen, womit also der Fluchtpunkt eingeholt ist. Fragen dazu? Vielleicht nochmal ein Beispiel auch für diese Überschreitung der Unmittelbarkeit noch. Es gab mal einen Lehrer in einer Oberschule, der immer das Schulgesetz unterm Arm hatte und immer sagte, mein Altpapier. Und immer wenn die Schüler irgendwie sich mit Problemen an ihn wandten, dann zog er das Schulgesetz vor und las ihnen die entsprechenden Paragraphen vor. Das fand die ungeheuer blöd, weil da so ein Bürokratenhengst war oder so. Was er aber eigentlich wollte, und er war auch so ein Gewerkschaftsfunktionär und so, was er eigentlich wollte, war den Kindern ständig ihre gesellschaftliche Situation, sozusagen damit auch ihre Rechte, vor Augen führen. Und mir ist das selber oft passiert. Ich mache seit vielen Jahren hier Studienberatung. Und wenn also Studierende mit Problemen kommen, dann hole ich auch immer erstmal ihre Prüfungsordnung raus und lese ihnen ihre Rechte vor und ihre Möglichkeiten, die sie zum Teil überhaupt nicht kennen und die auch sonst relativ unbekannt sind. Und manche sagen dann, also sie sind kritische Psychologen, die kommen dann hier gleich mit der Polizei. Ich wollte mal ganz kurz nachfragen, also was mich ein bisschen an der Darstellung stört, ist glaube ich dieser Punkt der Kind-Erwachsenen-Koordination in dem Sinne, dass, also was auf einerseits mit Kind-Kind-Interaktion beispielsweise oder Koordination, zum anderen, wozu braucht man wirklich diese Differenzierung zwischen Erwachsenen, weil Erwachsenen können ja, also vielen Erwachsenen ist ja auch nicht klar, was für Intentionalitäten in bestimmte Artefakte hineingelegt sind. Beispiel vor allem, wenn man anfängt mit Medientechnologien halt zu kommen, ist ja vielen Erwachsenen auch nicht klar, was sie damit machen könnten, sollten, wie auch immer. Und ich glaube, was für mich so ein bisschen zentral wäre herauszuarbeiten, dass dieser Lernprozess meiner Meinung nach ein gegenseitiger Lernprozess sein muss. Und ich weiß nicht, aber ich sehe aber genau, das nicht so richtig. Genau, das ist nicht Holzkamps Thesis. Wir haben vorhin gesagt, es kommt darauf an, den Fluchtpunkt zu verstehen. Der interessiert sich nicht für die Medienentwicklung von Medienkompetenz, sondern interessiert sich für die Entwicklung von Handlungsfähigkeit, verstanden als die individuelle Lebensgewinnung innerhalb der gesellschaftlichen Lebensgewinnung und der Verfügung eben darüber. Ne? Wir machen ja jetzt auch nicht die Entwicklung zum Junkie, ne? Nee, ich will ja nur sagen, dass ich glaube, auch die Handlungsfähigkeit der Erwachsenen in Koordination mit dem Kind, also dass auch eine Verfügungserweiterung stattfindet. Das ist, glaube ich. Aber nicht in der Hinsicht. Nicht in der Hinsicht. Die Erwachsenen lernen nicht von den Kindern, also von den Kleinen jedenfalls nicht, was gesellschaftlich vermittelte Lebensweise ist. Erst bei Doreen, dann da und dann da. Ja. Also ich habe mal an einer Fachhochschule ein Seminar zu dieser Thematik gemacht und da finde ich das so entschieden, dass ich irgendwie die Stelle mitgebracht habe, die man auf den ersten Blick sozusagen nicht erkennen kann, wozu die gemacht sind. Und ich denke, der Unterschied zwischen Kindern und Studierenden, die haben sofort sich gegriffen und geguckt und versucht rauszukriegen, wozu ist das gemacht, weil wir halt das genau realisiert hatten, dass sozusagen es zu etwas gemacht ist, wohingegen, wenn ich das meiner einjährigen Tochter in die Hand drücke, die guckt zwar auch, was man damit alles machen kann, für Effekte, aber sie versucht sozusagen nicht, Gegenstandsbedeutung. Ja, der Unterschied zwischen Verwendbarkeit und Brauchbarkeit oder Gebrauchswert. Sagen, Das ist einfach ein Unterschied. Und natürlich muss man, ich denke, es sind auch Kategorien, was ich sozusagen kann. Ich habe gerade das 8. Kapitel noch mal angefangen zu lesen, dass sozusagen Erwachsener steht für mich in dieser Hinsicht für entwickelte Handlungsfähigkeit im sozusagen gesellschaftlichen Sinne und Kind eben für das Gegenteil. Und genau, dass sozusagen Kinder, die eben nicht in dem Sinne sozusagen da die Handlungsfähigkeit in die Richtung entwickelt haben, von denen kann man das auch nicht lernen. Also sozusagen die Frage ist natürlich praktisch von unserem 7-jährigen Jungen sozusagen, kann natürlich viel lernen, aber bestimmte Dinge auch nicht. Und insofern wäre dann die Frage, wie weit man halt in der Realität sozusagen von entwickelter Handlungsfähigkeit bei Kind zu dem Menschen, mit dem wir Kinder sagen, sprechen kann, die etwas realisieren kann, was bei einer kritischen Psychologie entwickelte Handlungsfähigkeit in so einer Erwachsenen wäre. Also die Grenze ist sozusagen nicht zu ziehen, weil wenn man 18 Jahre ist, kurzum, oder konkret das und das kann, dann kann man da, weißt du, was ich sage, wie die Grenze zu suchen. So analytisch auf der Ebene halt sozusagen zur entwickelten Handlungsfähigkeit. Ja. Ich habe, also ich denke, dass Gegenstände an sich nicht separat gesehen werden können, sondern sie immer wieder in einem bestimmten Kontext zu sehen sind. Gegenstände im Kontext anderer Gegenstände. Und damit ist es sozusagen Kontext Wasser- und Fotoapparat. Also wie man die, dass das Kind einfach in unterschiedlichen Gegenständen verallgemeinert, also sieht in unterschiedlichen Kontexten, welche Bedeutung die Gegenstände haben. Das ist so genauso wie in den Geschichten, weil ich ja mich mit Märchen beschäftige, dass praktisch einzeln, dass der Sinn durch den Kontext entsteht, in dem bestimmte Wörter auch benutzt werden. Und das ist das, was auch Künstler machen, dass die Gegenstände in andere Kontexte und da ungewöhnliche Kontexte positionieren. Und dass sich durch die Weltschicht, Erweiterung der Weltschicht wahrscheinlich auch die Möglichkeit der Bewegung von Gegenständen in unterschiedlichen Kontexten, also die Zusammenhänge zu erkennen, dass damit auch wächst. Aber ich habe eine andere noch Frage zu den Intentionen. Wenn Kinder die Intentionalität ihres Handelns erkennen, heißt das auch, ist das inbegriffen der Folgen? Ist Intention wie Folge und Wirkung auch nochmal? Weil ich meine, wenn ein Kind sich ein Gegenstand aus einem Regal im Geschäft wünscht, dann ist es sozusagen erstmal die Intention, ein Gegenstand zu haben, also ein Bedürfnis zu befriedigen. Das Bedürfnis könnte ja sein, gerade es hat Hunger und möchte ein Brötchen haben. So, jetzt ist es sozusagen, aber das Brötchen zu nehmen, ohne zu bezahlen, ja, das ist eine ganz andere Folge dessen, was seine Handlung bewirkt. Also sozusagen das, die Wirkung, also es kann wahrscheinlich sein Hunger stillen, das wäre seine Intention, Hunger zu stillen, weil es ein Brötchen ist, aber die Folgen in einem größeren Kontext, gesellschaftlichen Kontext, sind dem Kind noch gar nicht bewusst. Natürlich nicht. Also das geht halt so um diese Erweiterung der Weltsicht, das dazu sagen, dass es nicht nur die Intentionalität dessen, was ich bei mir habe, sondern die wächst sozusagen um größere Kreise, um das einfach nach Familie zu, also den Freund, die Familie und dann halt in die Gesellschaft mit so einzubeziehen, in das, was man intentional bewerten möchte. Ich komme ja mit dem zweiten Papier dann auch auf die empirischen Ergebnisse diesbezüglich, was da also erforscht ist, aber jetzt wollte Maus noch hören. Im Kontext übergreifend, also es ist natürlich so, dass Gegenstände in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Bedeutung haben. Gleichwohl aber haben wir eine kontextübergreifende Gegenstandsbedeutung. Ich glaube, darauf wollte Lisa auch raus und auch äußern will auch hinaus, dass also eine Flasche, sozusagen, wenn man das gerade sehen, eine kontextübergreifende Bedeutung hat, deswegen nicht dazu da ist, aber welche Möglichkeit auch zu haben. Jetzt in einem anderen Kontext kann ich sie natürlich auch nutzen, um jemanden auf den Kopf zu hauen, also wie jetzt weniger an der Glasflasche oder dergleichen. Und auch wenn ich das als Künstler zum Beispiel zwecklich bringe oder in einem anderen Kontext bringen kann, dann ist es ja so, dass es deswegen funktioniert, weil es eigentlich einen kontextübergreifenden Bedeutung gibt. Also auch das hin zum Beispiel zur Mobilität, würde ich einfach sagen. Im Endeffekt ist es Umweltversorgung, aber der kommt, also das Eigentliche soll sich bewegen. Wenn es im Rahmen der Flussbewegung Rolf Ostell Autos eingegossen hat in Beton, dann wird genau gesagt, also wird ein anderer Kontext hergestellt und sozusagen eine Nebenbedeutung deutlich gemacht, und der Mobilität, die das eigentliche Mobilität, wird sozusagen runterkariert. Aber es gibt sozusagen bei Gegenständen etwas, was über die Kontexte hinausgeht. Das ist, glaube ich, das, worum es da geht, und dass man in den verschiedenen Kontexten verschieden verwenden kann, ist eine andere Geschichte. Mit diesen Kindern Das ist ja was, was man wahrscheinlich untersuchen kann. Und inwieweit Kinder bei den Entwicklungszügen, die ja erwähnt worden sind, sich gegenseitig unterstützen oder behindern können. Das ist auch nicht etwas anderes tun. Ändert meines Erachtens aber nichts an diesen Prozesstypen, sondern die sie durchstreichen müssen. Und das ist ja eben gesagt, dass die Kinder als Teilnehmer, ja, klar, ist ja auch das, was in der Kindheitssoziologie als kompetentes Kind erscheint. Was ich immer wichtig finde, ist, dass man nie vergisst, dass es klare Machtunterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern gibt, die man nicht harmonisieren darf. Wenn man wahnsinnig freundlich ist als Erwachsener, ist es immer klar, eine Machtbeziehung. Und man kann auch sozusagen Prüfung und Prüfung. Prüfer in der Prüfung als beide Teilnehmer bezeichnen, aber das ist natürlich eine Machtbeziehung. Und das, also darauf wird nur raus, dass man, und das klar ist alles, aber dass man die Spezifika dann bedenkt. Und dann finde ich noch, der letzte Punkt kurz, mit diesem Begreifen von Gesellschaftlichkeit, da wäre auch bestimmt nochmal die Frage, wie ihr das so weiter verfolgen wollt. Das ist ja nicht nur eine Medienkompetenz, so, das ist auch sozusagen der Wunschkauf und so. Also wie weit, die Leute wissen natürlich, dass sie bezahlen müssen, aber ob sie wirklich wissen, dass Geld in allgemeines Äquivalent ist und dass sozusagen der Wert dahinter steht, das wissen sie noch nicht. Das heißt, was sie können, ist sich in diesem Zusammenhang bewegen, was die Leute noch nicht kennen, und die begreifen das. Und zum Beispiel jetzt auch die Frage, wo du erzählt hast, das können wir sie leisten, wir können es ein Pferd kaufen, wir haben auch sonst ein Badezimmer so klein, das abzustellen. Also all so eine Sachen. Aber die Frage ist mit dem Geld, das können wir, sagen wir, ich habe das bei mir selber auch erfahren, zu begreifen, was können wir nicht, was können andere oder sonst wie. Auf einer schon oberflächlichen Ebene können Kinder das ja erst verstehen, wenn sie ungefähr im vierstelligen Bereich Zahlen verstehen können. Sonst kann man dazu das Mystifikation sehen. Alles mystische Fragen. Ich habe das damals so gemacht, als es darum ging, also was haben wir auch und sonst wie, als meine Tochter bis in die Tausender rechnen konnte. Also vierstellige Zahlen, bin ich mit ihr unsere Kontoauszüge durchgegangen und habe ihr gezeigt, so, guck mal, das ist der Telefon, das ist dies, das ist jenes, das ist Kunden. Und das bleibt letzten Endes für uns übrig. Und das müssen wir dann durch drei Teile. So. Und das ist das, was wir haben. Das kann man aber nicht mit Zweijährigen machen, weil das für mich sinnlos ist. So, damit hat, also meine Tochter natürlich jetzt ungefähr verstanden, wie viel Geld da ist, aber was sie noch nicht verstehen konnte damals, ist natürlich auch gar nicht musste für den Zweck. Wieso das so ist, dass wir mehr haben als andere und wieder weniger als noch andere. Und sonst, aber dass man dann die Prioritätensetzung, die man als Erwachsener hat, auf eine andere Weise begründen kann, das finde ich schon wichtig. Ja. Aber das sind immer verschiedene Ebenen zu beides. Erst dort. Ja? Ja? Nee, hier vorne. Er war zuerst. Das war, ich muss eine kurze inhaltliche Frage, weil. Wie ist diese Entwicklung hier eigentlich gedacht? Ist das schon so ein Stufenmodell? Nein, das sind Kategorien zur Analyse und eben ausdrücklich keine Altersangaben oder so, sondern einfach die Aussage, das ist das, was ich kapieren muss, um das Nächste zu kapieren. Ja? Das ist die notwendige, nicht nur die notwendige und ja, hinreichend, auf jeden Fall die notwendige Voraussetzung. Ne? Wenn ich also Kooperation nicht verstehen kann, dann kann ich auch Gesellschaftliches nicht verstehen. Ja? Und ob das also in zwei Jahren wird es keiner durchlaufen, aber ob das ein Kind sozusagen mit 6 realisiert oder mit 20 immer noch nicht, das, ja. Gibt ja Menschen, die schaffen es nie. Einfach, weil sie nicht abstrahieren können, ne? Weil sie also, jetzt, du hast die Reihenfolge. Genau, jetzt kannst du. Ich habe jetzt eben auch schon vorhin die Frage gestellt, die Dimension auch verstehen. Wenn ich mir das so angucke, dann sind natürlich alles Sachen, wo Sprache einfach auch eine große Bedeutung hat. Also gerade für das Kind, wie wir das erklären. Ja. Und ich weiß nicht, das ist auch eine Frage an Sie, aber Kinder lernen auch schon so viel ohne Sprache. Und hier ist ja das ganz einfache Beispiel mit dem Signal. Die Mama kommt, wenn wir zweimal weinen, im dritten Mal kommt sie nicht. Das sind ja Sachen, die sich Kinder schon ganz, ganz früh stellen. Und vieles von diesen Erklärungen sind für mich, also implizieren einfach sozusagen den Gebrauch und das Verstehen von Sprache. Das können aber Kinder ja, wenn sie klein sind, nicht, aber verstehen sie ja, also fangen sie ja auch schon früher an. Und nicht, was da die Erklärung ist oder ob dazu eine kleine Stellungnahme gibt. Deswegen sind sie ja oft so und so unglücklich und äußern sich in einer Weise, die dann eben als Trotz, jedenfalls meine Theorie, ne? Die dann als Trotz imponiert, weil sie es eben nicht verstehen können. Ja, aber zur Sprache ja. Nicht, dass ein Kind Sprache braucht, um das Ja, ganz wichtig. Das wollte ich auch sagen hier zu dem Bedeutungskontext, in dem die Kinder sozusagen die Bedeutung realisieren. Ich bin dann großer Anhänger der Theorie, dass man Kindern auch das sprachlich vermitteln kann, was Bedeutungen sind, dass man ihnen sagt, es geht kaputt, ne? Also der Fotoapparat ist nicht mehr nutzbar, wenn man ihn ins Wasser geschmissen hat, als dass man denkt, sie können das irgendwie selber rausfinden. Durch viele ins Wasser versenkte Fotoapparate werden sie vielleicht irgendwann mal kapieren, dass das ein ungeeigneter Umgang ist, ne? Das andere Möglichkeit ist über die Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass die Kinder tun, das über die Wahrscheinlichkeit. Der Ellie Skopnik hat dazu auch viele Studien und auch geschrieben, wo die Kinder die Welt verstehen. Ja, also hier geht es jedenfalls bei Holzkamp, ich betone es nochmal, wirklich nur um die Herleitung von Kategorien aus seiner Entwicklung, aus seinen Kategorien über die menschliche Spezifik, die sich jetzt die jetzt also ontogenetisch gewendet sind. Wie kommt ein Kind dahin? Also wie kommt es vom mittellosen Säugling, Neugeborenen, was also überhaupt sozusagen nichts drauf hat an der Gesellschaft, wie kommt es dahin? Und dann wollte ich, was jetzt an der Meldung war. Ja, ich kurz nur groß auch eine kleine Ergänzung machen. Und zwar habe ich selber eine Anekdote im Kopf, die ich als Kind überhaupt nicht verstehen konnte. Und zwar habe ich da wohl schon halb das Konzept mit Geld verstanden, dass man irgendwie Geld braucht zum Leben. Dann wollte ich aber eines Tages mit meinem Papa mal ins Zoo und er meinte, wir können jetzt nicht, wir müssen jetzt arbeiten und irgendwie zum Kunden fahren. Und dann habe ich gesagt, ja klar, wir brauchen das Geld und so. Und dann meinte ich wohl, der Papa dann sagt ihm doch, der soll das Geld einfach vor die Tür legen und wir fahren jetzt trotzdem zum Zoo. Also halb schon verstanden, man braucht das Geld, man muss irgendwas mit dem Kunden da machen. Und ich weiß, das war für mich ein wahnsinniger Konflikt, weil ich es dann nicht verstehen konnte. Ja, das ist das. Ja, ja. Schrittchen für Schrittchen, bis es plötzlich Peng macht und man sozusagen die Sache hat. Ne? Ja, das erinnere ich selber, dass ein Widerspruch ist, ein Stückchen Rezept. Du hattest dich vorhin nochmal oder hattest du das jetzt schon? Also, was zum allerersten ist, dass die Gegenstände übergreifende Bedeutung haben. Sie haben einfach eine Bedeutung, die vom Sinn unabhängig sind. Wobei aber diese Bedeutung wirklich noch in historischen Zusammenhängen zu sehen ist. Also das sieht man auch bei Märchen. Also wo Märchen einfach abwandelt heute, wenn man Kindern erzählt, man kann einfach nicht ursprüngliche Texte nehmen. Oder aber wenn man auch mal vor Bildern steht, die mal vor sehr vielen, vor hunderten Jahren gemalt werden, würden die Bilder auch anders verstehen und heute anders interpretieren, als dass die Menschen zur damaligen Zeit es auch haben. Ja, deswegen, weil wir das, was da sozusagen die positive Bedeutung hätte sein können, gar nicht kennen. Beziehungsweise es gibt natürlich auch Gegenstände, die nicht in der Weise festgelegt sind, Flaschen. Das ist ja auch klar, wie auch sagen. Das ist ja eine Brauchbarkeit oder gemacht sein zum, im Sinne einer sozusagen spezifischen Nützlichkeit, würde ich sagen, müssen wir bei Kunst sowieso anders diskutieren, zum Beispiel bei der Flasche oder der Hörsaal. Das ist eine interessante Frage. Wir werden das sicher nicht zu Ende diskutieren können. Mir ging es nur darum, dass das sich nicht im Kontext auflöst. Also es gibt Erfahrungsunabhängige, also durch Erfahrung verallgemeinerte Bedeutung, die wir dann in gesellschaftlichen Zusammenhängen erwerben und miteinander teilen. Und dennoch haben die diese persönliche Bedeutung. Deshalb bin ich mit Vygotsky so vertraut, weil ich finde diese beiden Seiten einfach so gültig. Ich würde nur noch einen Punkt noch sagen mit dieser Entwicklung und das nochmal kurz aufgreifen. Also die eine Argumentation, da guckt Holzkamp quasi von oben. Er sagt, Handlungsfähigkeit ist das, was menschliche Existenz ausmacht. Und am Anfang, wenn die Leute auf die Welt kommen, kleine Anfänger, wie werden die vom mittellosen Säugling zum handlungsfähigen Erwachsenen? Und er sagt dann, ich kann versuchen, auf der kategorialen Ebene zu gucken, so eine Art Zwischenetappen auszumachen, damit diese Differenz ein bisschen kleiner wird. Das ist das. Aber Entwicklung. Das ist, was Sie von unten gesehen, nämlich als die subjektive Notwendigkeit, sich auftuende Widersprüche sozusagen überwinden zu müssen. Das ist der Begriff von Entwicklung. Also die subjektive Notwendigkeit, Dinge, die ich mit meiner Routine nicht hinkriege, neu entwickeln zu müssen. Und diese Prozessstufen, die sind eigentlich nur dazu da, dass man die Art und Weise und die Ebene, in denen solche Entwicklungswidersprüche sich geltend machen, schon auf eine andere Weise bestimmbar werden. Aber das ist nicht Entwicklung, das ist was anderes. Entwicklung ist die subjektive Notwendigkeit, Widerspruch zu klären. Aber es ist ein anderer Begriff für Erfahrung. Es gibt noch einen Euro. Vielleicht kannst du dich auch. Nee, also ich will noch erstmal. Willst du erstmal? Ich möchte ja. Heute nochmal zu der subjektiven Notwendigkeit was sagen, die ich immer wirklich als notwendend, also es ist wirklich notwendend. Das Kind hat keine Verfügung über bestimmte Dinge. Es ist verzweifelt, weil es sie nicht hat, obwohl es dachte, sie hätte sie schon erreicht. Wie zum Beispiel, dass es verstanden hat, dass es also, wenn es seine Mutter recht nett um einen Keks bittet, dann kriegt es den, wenn die den hat. Wenn es aber in den Bäckerladen geht oder im Supermarkt und da genauso nett und so bittelt wie seine Mutter, dann kriegt es den nicht. Das ist eine Not für das Kind, weil es es nicht versteht. Ne? Und diese Not ist zu wenden. Das ist die Bedeutung von notwendig. Und dass da vieles nebenbei passiert und so ist, oder wie das passiert, ist eine andere Sache. Das ist eine empirisch aufklärende Frage. Dazu wollten wir jetzt ja noch kommen. Also einmal, ich weiß nicht, ob das noch eine Meldung war. Ja, hinten war noch. Ja. Also das eine ist eine Verständnisfrage. Also was mir noch nicht klar ist, ist es wirklich so, spricht Holzkamp davon, dass das Kind seine Eltern wirklich verstehen muss? Oder reicht es irgendwie, wenn das Kind quasi seine Eltern quasi Land nach welchen Naturgesetzen, sage ich jetzt mal so, seine Eltern funktionieren? Also zum Beispiel... Ja, wenn das Kind merkt, ja, immer wenn ich den Fotoapparat ins Wasser schmeiße, dann gibt es einfach Ärger irgendwie sozusagen. Also wie ein Naturgesetz, weiß nicht, keine Ahnung, wenn ich in die Steckdose lang, dann ist unangenehm. Das ist jetzt sehr. Ein schlechtes Beispiel, weil es eines von den Erfahrungen ist, die meistens nicht wiederholbar sind. Ja, ne? Genau, das ist ein gutes Beispiel, aber ist verständlich, denke ich, was ich meine. Also einfach so, dass das Kind halt lernt, ja. Wenn ich das und das tue, dann passiert das und das und lernt das halt so quasi, also es ist ja noch ein Unterschied, ob das Kind weiß, es gibt Ärger, wenn ich jetzt den Fotoapparat ins Wasser schmeiße oder ob es weiß, ja irgendwie, keine Ahnung, also meine Mutter hat Kopfschmerzen und das ist jetzt einfach nicht, kann es einfach nicht ertragen, wenn ich das Fernsehen oder so. Das ist schon noch Also was er sagt, ist, dass ein Kind zunächst mal dressierbar ist, ne? Dass man ihm das beibringen kann, dass das diese Dressierbarkeit aber nichts mit dem Verständnis zu tun hat. Und um das verstehen zu können, brauche ich sozusagen eine Idee davon, dass Gegenstände für bestimmte menschliche Zwecke von Menschen hergestellt sind. Dass in dem also ein bestimmter Zweck vergegenständlich ist. Als Allgemeinheit. Ne? Also alle Gegenstände, die uns umgeben, haben einen bestimmten von Menschen hergestellte Brauchbarkeit. Und die kann ich dann im Einzelnen wieder eruieren, wenn ich sie noch nicht kenne. Sagte auch irgendjemand, dass Kinder da neugierig sind. Doreen sagte das, rauszufinden, wozu die gemacht sind. Ne? Wenn sie es mal verstanden haben, dann fragen die auch dauernd, was ist das und warum? Ne? Und was kann man damit tun? Ja, aber das hätte ja eigentlich noch nicht so, also bei Verstehen klingt ja aber oft mit so Einfühlungen in andere Menschen. Nee, ja, Verstehen heißt einfach, auch zum Beispiel Naturgesetz kann man verstehen. Ja. Ein sogenanntes Naturgesetz kann ich verstehen, ohne mich da ein. Ich muss mich in den Stein nicht einfühlen, um zu kapieren, dass da fallen wird, wenn ich ihn loslasse. Bitte? Zu verstehen, zu lockern bekommen. Also das Zweite, was ich noch gedacht habe, also bei diesem Beispiel, was gerade gemacht wurde, dass eine Frau als Kind nicht verstanden hatte, irgendwie, warum der Kunde nicht einfach irgendwie das Geld jetzt da in vor die Tür legt, so irgendwie. Ist das nicht einfach, ist das wirklich ein qualitativer Erkenntnisfortschritt oder fehlen dem Kind da einfach Fakten, die es einfach nicht weiß und ist nicht so wie wenn man im Ausland ist und kennt einfach bestimmte Fakten nicht, also wie schnell die U-Bahn fährt oder so, oder dass eben keine U-Bahn fährt und macht auch solche Bemerkungen ähnlich nur. Also ist es wirklich. Ja, beides. Zum Teil fehlt Wissen, zum Teil aber auch die Unfähigkeit, das zu verstehen. Also ich weiß nicht, wie weit ihr mal mit Kleinkindern einkaufen gespielt habt oder beobachtet habt, wie die das machen, auch untereinander. Für Niklas. Das siehst auch bei den Kleinen, jedenfalls habe ich nie was anderes gesehen, bei den Kleinen immer so aus, dass sie der Verkäufer sind, sie haben die Waren und sie haben das Geld. Und dann sage ich als Einkäufer, was ich haben möchte, das geben sie mir und dann geben sie mir das Geld dazu. Sagen wir, hier sind deine Euros oder früher hier ist deine Mark. Ne? Und wenn ich dann sage, ja, muss ich denn nichts geben, dann sagen die, nee, brauchen sie nicht. Also sprechen, meine Enkeltochter spricht mich sogar mit sie an, wenn sie verkaufen spielt. Aber sie besteht darauf, dass sie das Geld verwaltet und mir gibt, zusammen mit dem. Und will dafür einfach nichts haben. Wenn sie ein bisschen älter sind, sagen sie auch, ich bin ein netter Mensch, brauchst mir nichts zu geben oder so. Das heißt, sie spielen ja genau das, was sie beobachten. Ne? Also die Verkäuferin, das geht übers Band, dann kann man das einpacken und die Verkäuferin macht die Kasse auf und gibt den Eltern Geld. Jetzt haben sie sogar, mein fast sechsjähriger Enkel hat jetzt auch verstanden oder schon länger, dass es Wechselgeld heißt. Überrascht mich neulich aber auch beim Einkaufenspielen mit dem merkwürdigen Satz, dass er sagte, du kriegst weg, immer wenn du mir zu wenig gibst, kriegst du noch Wechselgeld. Mhm. Ja, knapp daneben. Aber es ist jetzt gerade in die Schule gekommen, also mit dem, das wird er dann demnächst lernen mit der Differenz. Ich habe hier ein bisschen Zeitproblem, weil es ist 12. Wir haben die Möglichkeit, bis 1 zu verlängern. Ich wollte aber sehr, sehr gerne noch darauf raus, was ich mit dem zweiten Thesenpapier dargestellt habe, dass in den gängigen Theorien zwar die Entwicklung des Sozialen empirisch erforscht ist und man da mittlerweile relativ gut was drüber weiß, wollte euch aber beweisen, dass die Entwicklung zur Gesellschaftlichkeit in meines Wissens keiner Theorie vorkommt. Vielleicht bei Legotzky, ich weiß jetzt nicht. Was Gisela schon meinte, wo wir aus der psychologischen Forschung so Beispiele oder Theorien haben empirische Ergebnisse. Ja, eigentlich empirische Ergebnisse zum Gesellschaftsverständnis, wo sich zeigen wird, dass es da eher immer darum geht, das Soziale zu verstehen. Und dass es da stehen bleibt. Aber trotzdem ist interessant, dass es einiges gibt inzwischen. Ich habe oben die Literatur aufgelistet. Das ist vor allen Dingen die Jane Estington und Tomasello, die sich, also Estington bezieht sich auch, fängt, oder Gopnik habe ich vergessen hier aufzuführen, wurde auch gerade genannt, die sich auch darauf beziehen, also die, damit anfangen zu sagen, also 50 Jahre haben wir die bedeutendsten Entwicklungspsychologen ignoriert, nämlich Vygotsky und Piaget, nachdem wir die zur Kenntnis genommen haben und auch deren Methoden zu schätzen gelernt haben, sind wir zu ganz neuen Ergebnissen gekommen. Also jenseits der experimentellen Psychologie jetzt, eher eben die beobachtende und befragende Methode anwenden, die Piaget ja eben als klinische Methode, später als ist das Wort weg, kreiert und beschrieben hat. Ich gehe jetzt einfach mal durch, was sozusagen die empirischen Ergebnisse sind, weil wir da auch Altersangaben haben. Also Kinder sehen ab Geburt länger, Menschen länger an als Gegenstände. Nochmal, Kinder sehen ab Geburt Menschen länger an als Gegenstände. Daraus kann man schließen, dass sie ab Geburt Menschen von Gegenständen unterscheiden können. Mit circa 2 Monaten beginnen Kinder Menschen anzulächeln und mit circa 7 Monaten fremdeln sie, woraus eine weitere Differenzierung zwischen Menschen und Gegenständen erschlossen werden kann. Ja? Das hat aber auch was damit zu tun, wie Menschen unterscheiden können, also die Vertrauten von den Nicht-Vertrauten. Das ist das dann eben, das schließt man daraus, dass sie fremdeln, ne? Dass sie dann also wissen, die kann ich mich irgendwie verlassen und die anderen vielleicht nicht, ne? Dann kann man beobachten, dass Kinder am Ende des ersten Lebensjahres anfangen, sich sozial rückzuversichern. Das ist Social Referencing, mein Englisch ist eine Katastrophe. Also nochmal sich umgucken und gucken, wie der andere reagiert auf das, was sie zu tun im Gange sind. Daraus kann geschlossen werden, dass sie nun verschiedene Gefühle an verschiedenen Gesichtsausdrücken differenzieren können. Also macht derjenige, den sie angucken, ein zustimmendes Gesicht oder ein ablehnendes Gesicht. Und sie können sich daran orientieren. Kinder folgen ebenso am Ende des ersten Lebensjahres Zeigegesten und zeigen selbst und beziehen sich dabei auf andere Menschen, sogenannte kognitive Dreieck. Das ist Estington, besonders von Tomasello, beschrieben worden. woraus geschlossen werden kann, dass Situationen für sie jetzt sozial sind. Ich habe dazu geschrieben, vergleiche auch Vygotsky, weil er eben auch sagt, dass das Kind zunächst in einer sozialen Situation lebt. Sein Beispiel dafür ist, dass ein Kind versucht, einen Gegenstand zu erreichen, was ihm nicht gelingt. Es gibt dann auf, kommt ein Erwachsener in den Raum, fängt es von Neuem an, den Gegenstand, also sich auf den Gegenstand hinzurichten, so als ob dadurch, dass ein Erwachsener im Raum ist, der Gegenstand erreichbarer wäre, als wenn kein Erwachsener im Raum ist. Also es fordert den Erwachsenen nicht auf, das zu tun, sondern versucht das, was es vorher vergeblich versucht hat, nochmal. Mit circa 18 Monaten sind Kinder in der Lage zu realisieren, dass sich ihre Wünsche von denen anderer unterscheiden. Und mit circa 2 Jahren können sie tröstendes und trotziges, in Anführungsstrichen, Verhalten zeigen. Woraus geschlossen werden kann, dass sie jetzt verschiedene Standpunkte und entsprechende Perspektiven differenzieren können, was dem entspricht, was Piaget als Anfang der Überwindung des Egozentrismus bezeichnet hat. Kinder gebrauchen 24 Monaten Dinge als Symbole, im symbolischen Spiel zum Beispiel, woraus geschlossen werden kann, dass sie sich jetzt verschiedene Gebrauchsmöglichkeiten vorstellen und zwischen diesen differenzieren können. Tomasello spricht hier vom intentionalen Angebot. Holzkamp würde sagen, dass sie jetzt die Brauchbarkeit in Richtung auf den Gebrauchswert differenzieren, was wir ja eben schon besprochen haben. Mit circa 3 Jahren reagieren Kinder auf Dinge anders als auf gedachte Dinge. Das war auch ein Widerspruch zu Piaget, der das viel später ansetzt, woraus geschlossen werden kann, dass sie jetzt Wahrnehmung von Gedanken unterscheiden können. Mit circa 3 Jahren reagieren Kinder auf Dinge anders als auf gedachte Dinge, das hatten wir ja schon. Woraus geschlossen werden kann, dass sie jetzt Wahrnehmung von Gedanken unterscheiden können. Das hatten wir, habe ich jetzt verdoppelt. In circa 4 Jahren wissen Kinder, dass jemand anderes nicht sehen bzw. wissen kann. Daraus kann geschlossen werden, dass jetzt falsche Überzeugungen auch andere von richtigen unterscheiden können. Ich weiß nicht, ob ich den Satz jetzt vermuddelt habe. Wisst ihr, was ich meine? Sie wissen zum Beispiel, also können etwas, was sie dem anderen zeigen, wenn ich sage, guck mal, was hier steht, dann weiß ein Kind, dass es das so machen muss, weil ihr das sonst nicht sehen könnt. Ne? Diese falschen Überzeugungen sind euch allen geläufig. So, damit hört die Forschung. Ah ja, das ist das berühmte Beispiel. So, ich frage euch, das ist ein Drillnetzi, was denkt ihr, was da drin ist? Das habe ich jetzt akustisch verstanden. Das ist ein Drillnetzi, was denkt ihr, was da drin ist? Eine Brille ist drin. Ja, jetzt zeige ich euch, es ist keine Brille drin, sondern Zettel. Jetzt ist die Frage, wenn jetzt jemand reinkommt und ich ihn fragen würde, was ist da drin, was würde der sagen? Wir sagen die kleinen Kinder, ein Zettel. Weil ein Zettel drin ist. Und wenn man sie fragt, was hast du vorhin gedacht, sagen, ich habe immer gedacht, es war ein Zettel drin. Also was sie nicht verstehen können, ist, dass ein anderer nicht wissen kann, dass ein Zettel drin ist und deswegen wieder Brille sagen würde. Das ist die älteren Kinder ab 4 Jahre sagen dann, der andere, der jetzt reinkommt, würde sagen, es ist eine Brille drin. Ja? Also das Feeling-of-Mind-Prinzip. Ja. Und ich glaube, das ist Kinder bereits schon früher auch, weil hier 4 Jahre steht und die haben das jetzt, also einen Einstieg gemacht und das war schon mit 2- und 3-jährigen Kindern auch. Nur bei 4 Jahren kommen wir sehr spät vor. 4 Jahre ist quasi Einstieg. Ja. Also es heißt immer 4 Jahren endgültig, ne? Also die 3-jährigen Kinder sagen noch, es ist ein Zettel drin. Jetzt sind wir 4 Jahre anfangen, sondern spätestens 4 Jahre, die wir das so. Und man sagt, also mit 4 Jahren können sie das. Und man sagt auch, dass Kinder, die Geschwister haben, das früher können. Wahrscheinlich, weil Geschwister sich dauernd reinlegen mit solchen Sachen. Ich habe mich auch nicht verstanden, weil hier steht falsche Überzeugungen. Da habe ich eine andere Falsch Belief, ja. Das ist das Wort Belief und Theory of Mind ist schwierig ins Deutsche zu übersetzen. Und die Estington übersetzt es mit Überzeugung. Das heißt, der andere ist davon überzeugt, dass hier eine Brille drin ist. Ja? Und das, ja. Das ist die ersten Anfänge von Theory of Mind sind, soweit ich weiß, bei anderthalb, also ein Blatt richtig rumhalten, dass der andere das Bild sehen kann. Das geht so anderthalb Jahren ja, muss ich ein sehr ausgeprägtes Konzept zu sein. Also in kleinen Schritten und unterschiedlich auch individuell. Ja, es geht darum, dass also zu verstehen wirklich, dass ein anderer etwas nicht wissen kann, was ich das weiß. Ist später. Das genau, ist mit 4 Jahren. So cool, genau. Ja? Aber sowas wie das Blatt so rumhalten, dass der andere das ja, sehen klar. Richtig rum, dass es so rumhalten. Also ich meine, ich habe ja auch alles zusammengestellt hier, was also woraus sich ergibt, wie ein Kind sozusagen kapieren kann, dass der andere ein anderer ist. Ja. Um überhaupt einen sozialen Kontakt oder sowas aufzunehmen. Ja, ja. Ja. Und das ist eigentlich der Schluss. Ich habe dann noch hier, was aus moralischen Urteilen geschlossen werden kann, zusammengestellt. Ich glaub, ja. Also, das ist einfach, dass eine Perspektivübernahme ja. Ja. Man könnte jetzt sagen, dass also Piaget und Kohlberg bei der Untersuchung des moralischen Urteils des Kindes, also wohlgemerkt nicht des moralischen Verhaltens, sondern moralischen Urteils, auch sozusagen darstellen können, inwieweit Kinder Soziales denken können. Und man könnte auch sagen, jetzt habe ich das Buch vergessen, dass Kohlberg in seiner 6. Stufe dann, ich setze jetzt ein bisschen voraus, dass ihr das im Studium, jedenfalls die, die Psychologie studiert haben, mitbekommen haben, dass sie dann also im letzten Stadium oder schon im, also im 5. Orientierung an Verträgen und Gesetzen und Orientierung und Gewissen und Prinzipien, dass sie da auch gesellschaftliche Strukturen schon verstehen können. Gesetze sind ja schließlich gesellschaftliche Strukturen. Mein Einwand, das steht da unten, ist, dass sie aber beide nicht sehen, dass Dilemmata unter Umständen gesellschaftlich gelöst werden können. Piaget sieht das nicht, weil er Gesellschaft als Kontrast sozial fasst, also Gesellschaft als die bestmögliche Einigung aller Gesellschaftsmitglieder, soweit er das Wort überhaupt verwendet. Und Kohlberg sieht es nicht, weil er auch entsprechende Antworten von Studenten bekommen hat und die aber als Regression auf Stufe 2 einstuft. Jetzt wollte ich das Buch mitbringen, um euch die entsprechende Stelle vorzulesen. Das habe ich vergessen, deswegen muss ich das jetzt vortragen. Es geht ums Heinz-Dilemma. Wer kennt es nicht? Heinz-Dilemma von Kohlberg. Wer kennt es nicht? Gut, dann ganz schnell. Heinz ist ein Mann in Europa, dessen Frau krebskrank ist. Ein Apotheker hat ein Medikament entwickelt, das die Frau heilen könnte. Er will aber das Zehnfache dessen, was es ihm gekostet hat. Das ist sind viele Dollar in Europa. Und der Heinz hat es nicht, kann es nicht aufbringen, versucht es. Und jetzt ist die Frage, soll er stehlen oder soll er seine Frau sterben lassen? Darauf antwortet, achso, und das ist dann nochmal variiert worden, auf Branchen jetzt beziehe, also Heinz hat das Medikament gestohlen, er steht jetzt vom Richter, soll der Richter ihn verurteilen oder nicht? Und darauf antwortet ein Student, auf jeden Fall im Kern, dass das Problem vermeidbar wäre, wenn es eine Planwirtschaft gäbe. Und wenn man die Gesellschaft so verändert, ich sage es jetzt in meinen Worten weiter, wenn es also eine Krankenkasse gäbe. Das stuft er als Stufe, also sagt Kohlberg komischerweise, das findet also gerade bei den linken Studenten eine Regression auf Stufe 2, Orientierung an eigenen Bedürfnissen und denen von anderen. Also der Apotheker möchte seine liebe Frau retten und die Frau möchte auch überleben und deswegen ist das also eine Regression. So, jetzt soll ich sagen, wo Beispiele einzubringen werden, aber. Bitte? Kohlberg als Tea Party-Ideologist. Wenn wir das mal so mit Krankenkassen. Ich habe nicht verstanden. Die haben ja gar nicht USA die Auseinandersetzung mit Krankenkassen. Und der Kohlberg ist ja aber tot. Gibt es noch Fragen? Okay, bitte. Ja, und zwar, wie sozusagen der typischen Psychologie oder zu dem Thema gibt ja auch den Ansatz, dass manche Erwachsenen nie diese Stufe erreichen, dieses gesellschaftliches Denken, politisches Denken, Demokratie und so, dass es eben nie verstanden wird. Wie wurde das gelöst? Ich glaube nicht, dass man die Frage kriegt, das ist eine empirische Frage. Ne? Muss man gucken, warum haben die das nicht erreicht? Oder gibt es das wirklich? Und dass das gibt, würde ich auch denken. Und dann müsste man fragen, warum. Und das kann man nur im Einzelfall dann wieder untersuchen. Was fehlt da? Ne? Aber ja. Es gibt keinen Schirmholzen dazu, dass er sagt, alle erreichen das oder. Nein. Nein, die Frage ist, Menschen leben im gesellschaftlichen Verhältnis, also leben gesellschaftlich vermittelt. Und die Frage ist, wie ist das, wie kann das verstanden werden? Was sind die Voraussetzungen dafür? Die Aussage ist nicht, alle müssen das erreichen oder alle erreichen das. Das ist nochmal so ein Unterschied zwischen artspezifisch und individuell und einzelnen Individuen, oder? Also es kann natürlich sein, dass Einzelne nicht erreicht, aber es kennzeichnet die Art, dass irgendwie die meisten in der Lage sind, zu reagieren. Das wird das so oder schon sagen, oder? Ich habe das auch. Ja? Also wenn noch alle sozusagen in dem die gesellschaftliche Zeit nur über keine Überschreitung realisieren können müssen, aber es ist sozusagen der Art des Menschen zukommt, dass sie dazu sozusagen potenziell in der Lage sind. Ja, Menschen im Unterschied zu Tieren dazu in der Lage. So kann man sagen. Hast du noch? Ja, also ich glaube, dass irgendwie, also erstmal ein Datenblock, Lisa und ich haben ja vor langer Zeit im Forum Kritische Psychologie 12 einen Aufsatz in kritischer Auseinandersetzung mit dem Datenblock geschrieben. Da unter anderem ist ja auch dann drin, dass auch dieses ganze Stufenmodell zumindest ab bestimmten Punkten insofern sehr problematisch ist, dass es sich gar nicht um Stufen handelt, sondern um konkurrierende gesellschaftliche Denkformen, die in der Art soziologischer Stufenfolge zum Beispiel problematisch ist. Also der Kohlberg geht ja im Grunde von diesen kognitiven Stufen Piagets aus und bringt die jetzt auf sozusagen gesellschaftliche Inhalte, nicht nur kognitive Prozesse, und dann wird dann die Stufen selber dazu zum Problem. Und das finde ich jetzt auch nochmal interessant im Hinblick auf diese Frage, die ja auch den ganzen Workshop hier betrifft, also Gesellschaftsverständnis von Kindern, wie man eigentlich damit umgehen kann, dass es sozusagen zwar sicherlich und richtig bestimmt sozusagen notwendig ist, um in dieser Gesellschaft zu existieren, eine bestimmte Art von unmittelbaren Bezügen zu überschreiten und zu kapieren. Aber dass die Art und Weise, wie man dann in die Gesellschaft passt, ja, theoretisch völlig kontrovers ist. Und da stellt mich jetzt nochmal die Frage, inwieweit ihr das auch mit einbezieht, oder ob ihr sagt, das ist eigentlich ein Gegensatz, was wir untersuchen. Das ist die Frage, was Gesellschaft ist, strittig ist. Ja. Also wir haben uns damit jetzt nicht hier für die Veranstaltung beschäftigt. Das ist natürlich auf jeden Fall gerade für kritische Psychologen und Psychologinnen eine spannende Frage. Aber uns ging es jetzt erstmal hauptsächlich darum, wie kommt es überhaupt dazu, dass Kinder von diesem Sozialen überhaupt übergehen können, dazu sozusagen gesellschaftlich vermittelt zu denken. Und deswegen haben wir ja auch diese Beispiele aufgeführt, die Gisela jetzt, die empirischen Daten, die Gisela jetzt hatte, weil ja der Knackpunkt eigentlich ist, wie passiert es, dass Kinder von diesem Sozialen, also meinetwegen Familie, dieses kooperative Niveau, wie kommen die dazu zu verstehen, dass eigentlich alles menschliche Handeln gesellschaftlich vermittelt ist? Und genau, ich würde jetzt ein paar Beispiele bringen aus meiner Arbeit, wo ich auch geforscht habe. Wolltest du was fragen, sagen? Also eine kurze Frage, weil jetzt hier der Fokus auf sogenannter kognitiver Entwicklung gelegt wird. Und dann frage ich mich, was für ein Begriff von Kognition da steht und inwiefern das sozusagen trennbar ist von motorisch-emotionaler oder körperlicher Entwicklung. Also für mich ist der Fokus jetzt nicht so auf kognitiv, ich würde es so nicht sagen, aber vielleicht willst du dazu noch was sagen. Man hätte natürlich auch, fällt mir jetzt auf, da den Begriff Empathie mit reinbringen können. Ne? Es geht mir aber darum, erstmal aufzuzeigen, was muss ein Kind sozusagen kapieren, realisieren, verstehen. Das ist immer ein Wort, was dann kognitiv gedeutet wird, um überhaupt sich auf den Standpunkt eines anderen stellen zu können. Da macht ja die Doris Bischof Köhler den Unterschied zwischen Gefühlsansteckung und wirklich Empathie. Gefühlsansteckung eher einer heult, also heule ich auch. Während Empathie eben bedeutet, dass zu verstehen, dass der, wieder verstehen, ich bin halt so ein kognitiver Mensch, zu verstehen, dass der andere ein Gefühl hat, mir vor, was ich kenne, aber zu wissen, dass es der andere ist. Also nicht mir tut was weh, aber dem tut es weh und ich kann es nachvollziehen. Und deswegen lasse ich es unter Umständen zu schlagen oder tue es gerade, wenn ich ihn ärgern will. Also Empathie hängt ja auch, wie Sie, wie gerade Bischof Köhler auch hinweist, ist ja auch eine Voraussetzung für Sadismus. Ich kann ja ohne Empathie nicht sadistisch sein. Ja, natürlich sind diese Widerspruchserfahrungen, die Kinder dann haben, immer auch, also denke ich, spielen auch Emotionen auf jeden Fall eine Rolle, so, ne? Klar, es kommt dann zusammen. Das ist nicht trennbar, das ist eigentlich das, was ich denken würde. Man kann es halt Kognition nicht von Emotionen, also das emotionale Mittel natürlich. Das ist wieder, was man unter Emotionen fasst, dass in der kritischen Psychologie fasst man Emotionen als Bewertung der Situation, insofern als Hilfsmittel, also als Hilfsmittel auch für Kognition, ne? Wer ist es jetzt? Erkenntnisleitende Funktion. Emotionale erkenntnisleitende Funktion. Wolltest du noch? Ja, dann sind natürlich mehr Pier, also sozusagen mehr Pier, hier und jetzt geschehen, das ist natürlich alles miteinander vermittelt. Was man aber kann, ist in der Analyse der Situation analytisch die Dimension treffen. Ja. Ja, das Problem besteht immer dann, wenn man die Analyse durchführt und wieder zum Empirischen zurückkommt, vergisst, dass man sozusagen nur einen Aspekt analysiert hat. Ja. Also man kann es analytisch trennen, aber in Wirklichkeit hängt es natürlich zusammen, würde ich sagen. Also sehr schön macht es, dass man das Emotionale, das Körperliche und das Kognitive bringt das zusammen, der Norbert Bischof, in dem er zwischen Figur und Medien, also Figur und Medien, die Figur bei den Kindern, und da kann man das auch so kritisch nachvollziehen, dass das Leibisch-Seelische, also das Psychologische von dem psychischen Apparat und den Weg dahinter, die Reduktion des der Neurologie in uns. Diese gesamte Entwicklung, also wie sich zuerst der Mensch also in sich als figural trennt, von dem Hintergrund seiner Eltern, zuerst in einer medialen Symbiose mit den Eltern oder mit der Mutter zum Beispiel. Und dann erkennt es, an welch seine eigene unabhängige Existenz, also es bildet eine Figur. Und das ist auch um die Zeit, wo das Kind sich im Spiegel auch erkennt oder es anfängt, sich auch in Fotos zu erkennen. Und da ist es auch fähig zur Empathie, auch mit diesen Untersuchungen, was Sie auch genannt haben, weil es sozusagen die Figuren unterscheidet, die unabhängige Figur, also die anderen Menschen und sich selbst. Und zum ersten Mal, auch wenn die Kinder zu Figurtrennung fähig sind, sind die auch fähig zu Empathie und zu Verantwortung. Sie fühlen sich verantwortlich für die anderen. Und, also sie erkennen diese Diskrepanz zwischen mir geht's gut und dem anderen geht's schlecht. Und so versuchen sie das wieder auszugleichen oder dem anderen zu helfen. Das ist auch sehr schön eine sehr soziale Rückversicherung. Das kann man auch erkennen bei diesen Kindern, dass sie, wenn sie Zeigegesten verwenden, dass wenn sie sich schon getrennt fühlen von den anderen Personen, dann schauen sie zuerst nach hinten, ob die Mutter auch wirklich hinschaut und der Zeigegeste folgt. Die Kinder, die jünger sind, die zeigen etwas, aber gehen davon aus, dass die Mutter allgegenwärtig ist und überall ihre Augen hat, wie der Gott sozusagen. Und das arbeitet der Norbert Bischof sehr schön aus, das würde ich sehr empfehlen. Also gut, ich habe das als Knackpunkt gesehen, eben wie kommen Kinder dazu, eben die gesellschaftliche Vermitteltheit zu begreifen, wenn es ums Gesellschaftsverständnis geht. Und habe dann überlegt, mit Gisela haben wir zusammen überlegt, wie könnte man sowas rausfinden und sind dann auf die Idee gekommen, man müsste halt mit den Kindern reden und sie fragen, warum es bestimmte, also ich war ja in einem Kinder- und Jugendzentrum, habe da gearbeitet und dann war die Idee, dass wir die fragen, was sie denken, warum es diese Einrichtung gibt. Und dann eben zu gucken, was haben die Kinder für Begründungsmuster, eben für diese Einrichtung. Und dann auch weitergehend, warum es zum Beispiel Betreuer gibt, weil daran kann man ja ganz klar sehen, ob sie das in einem sozialen Rahmen, so einem kooperativen verorten oder schon als gesellschaftlich, also da irgendwie so eine gesellschaftliche Vermitteltheit sehen und gesellschaftliche Bezüge machen. Und genau, und da würde ich euch das einfach mal das eine vorlesen. Das war eben von meiner Forschung, also die ich da gemacht habe, so eine kleine, das war wie gesagt hier in Berlin, Kinder- und Jugendzentrum. Und die Jungs, mit denen ich da gesprochen habe, die waren circa 12 Jahre alt. Und ich habe die dann eben gefragt, was sie denken, warum es das Kinder- und Jugendzentrum gibt und warum es uns als Betreuer gibt. Sie haben gesagt, dass sie denken, es gäbe das Kinder- und Jugendzentrum, weil Kinder gerne dahin gehen würden und es bestimmt früher einen Jungen gegeben hätte, der klein war, 4 Jahre oder so, sagten sie, und spielen wollte. Und der hat dann, als er groß war, so etwas für Kinder aufgebaut, weil er sich an früher erinnert habe, wo er so gerne spielen wollte. Das war also die Begründung von den Kindern. Warum arbeiten wir dort? Weil wir Kinder so gerne haben und gerne mit den Kindern spielen. So ist also ganz klar, die haben halt Antworten gegeben, wo sie jetzt überhaupt keine gesellschaftlichen Notwendigkeiten oder gesellschaftliche Verhältnisse mit einbauen, sondern sich nur auf so einen sozialen Rahmen bezogen haben. Und als Gegenbeispiel, wo schon sowas wie eine gesellschaftliche Vermitteltheit vorkommt, habe ich noch eine andere Situation ausgesucht. Und zwar, wie alt waren die jetzt? Ich glaube, die waren so ungefähr 16. Die habe ich dann dieselbe Frage eigentlich immer gestellt. Und die haben ganz klar gesagt, ja, es gibt eben so eine Einrichtung, damit Jugendliche auf der Straße keine Scheiße bauen. So. Und das Interessante war, diese Jungs waren halt gerade in die Einrichtung gekommen und es gab da gerade viele Konflikte und die hatten eigentlich Hausverbot und so, also die wussten, es ging eigentlich genau um dieses Scheiße bauen. Und dann habe ich halt weitergefragt, ja, was sie denn denken, was so der Unterschied ist, das habe ich eben auch mal noch versucht, um zu verdeutlichen, was der Unterschied eben zur Schule für die Kinder ist, was sie denken. Und da haben sie gesagt, ja, das sei schon so, Schule sei eben Zwang und so ein Kinder- und Jugendzentrum nicht. Und da könnte man eben auch Spaß haben. So. Und weiter noch zu den Gründen, ja, warum sollen denn Kinder keine Scheiße bauen? Da kamen auch schon ziemlich undifferenziert, aber immer so Antworten wie, das will eben das Jugendamt und eben auch das Jugendamt ist auch irgendwie der Staat. So. Und das ist ja ganz klar, dass da schon auf jeden Fall irgendeine Idee davon dahinter steht, es gibt sowas wie eine Gesellschaft, die hat Einfluss auf unser Leben und genau, und die ist irgendwie mit meinem individuellen Leben vermittelt. Gibt es dazu? Und was haben Sie gesagt, warum wir da arbeiten? Ich weiß nicht, ob ich die da gefragt habe. Ich glaube, die haben dazu gar nichts gesagt. Die haben sich nämlich dann noch weiter damit beschäftigt, was es bedeutet, also in dem Gespräch, was es bedeutet, wenn man Scheiße baut und wenn man eben ein guter Junge ist oder nicht und so. Ich glaube, habe ich hier in der Situation nichts zu, was die dazu gesagt haben. Aber man könnte sich vorstellen, dass die schon sich vorstellen. Doch, genau, jetzt fällt es mir ein. Eine andere Sache. Aber mach du erstmal. Ich hatte jetzt vermutet, dass die sich vorstellen können, dass ihr da Geld verdient. Aber. Genau, das hatte ich in anderen Gesprächen. Ist es halt als erstes immer gekommen, ja, damit ihr irgendwie Geld verdient. So. Und dann eben auch ein bisschen diese anderen Gründe. Ja, also das war so immer gleichgestellt, ihr müsst Geld verdienen und andererseits aber auch, wahrscheinlich macht ihr gerne was mit Kindern und mögt Kinder irgendwie so und Jugendliche. Aber es war halt ganz klar, nicht mehr dieses soziale. Du warst, ja? Nee, hinter dir? Ich wollte noch kurz fragen, könnte man denn Scheiße bauen jetzt ziemlich gut mit Spielen auch eigentlich übersetzen? Also ich meine, ist das nicht sozusagen einfach eine andere Definition oder eine andere Art, halt sich Spielen irgendwie zu erklären? Nee, die sagten ja, sie sind im Jugendzentrum, damit sie keine Scheiße bauen. Also Scheiße bauen ist nur was anderes als Spielen im Jugendzentrum. Also, so gedacht, dass sie halt eben nicht spielen im Jugendzentrum, wenn man möchte, also nicht auf der Straße dann spielen, Scheiße bauen, wenn man möchte. Es ging ja auch eher um die Begründung, ne? Also, dass ja. Sie eben gesagt haben, also, das ist ja, insofern weiß ich nicht, was es jetzt bringen würde, das gleichzusetzen, was du da meinst. Naja, ich frage mich halt, ob Spiele nicht auch umgekehrt, du hast gedacht, weil sie Scheiße gern bauen, ist es so wie Spielen, aber... Ja, Spielen mystifiziert halt eine Menge, aber gleichzeitig erklärt es natürlich, also da ist natürlich die gesellschaftliche Vermittlung halt in diesem Begriff Spielen drin, der halt auch irgendwie zum Ausdruck kommt, wenn man sagt, wir spielen hier oder wir sollen hier spielen oder was auch immer. Ne? Und ich frage mich halt nur, was das Umdeuten in beispielsweise, dass wir sollen hierher kommen, um auf der Straße nicht die Straße zu bauen, also, ich spielt da ja keine Unterschiede, aber... Nein, der Unterschied ist, dass man fürs eine bestraft wird und fürs andere nicht, ne? Ja. Und das ist wie das Gesellschaftliche. Insofern ist der Unterschied zwischen Scheiße bauen und Spielen schon ein gesellschaftliches Verständnis. Aber jetzt, hast du die, ich glaube, sie war... Moos war, glaube ich, vorher und dann... Aber kann ich auch schon dazu... Ja, ja, okay, also ich würde einmal sagen, also zu dem letzten Punkt nochmal, das ist natürlich einerseits das Gesellschaftliche, aber also im Sinne von, das eine ist gesellschaftlich nicht erwünscht und das andere schon, aber ich würde trotzdem denken, dass Scheiße bauen, also gut, es kann sozusagen einerseits was gegen die Gesellschaft gerichtetes sein, aber es ist, hat ja meistens schon sehr destruktiven Charakter und das hat Spielen ja nicht, also deswegen allein schon durch diesen Aggressionsfaktor würde ich da eine Trennung sehen. Und was ich eigentlich sagen wollte, genau zu diesem was mir aber auch aufgefallen ist, also die Kinder sehen zwar diesen gesellschaftlichen Rahmen nicht, aber trotzdem stehen sie auch dieser Einrichtung viel positiver gegenüber, also was ich so aus den Bemerkungen rausgesehen habe, also dass sie da in dieser Einrichtung ja irgendwie was sehr Nettes sehen, währenddessen mit diesen Jugendlichen, die sagen, naja, ich bin jetzt hier, ne, damit ich hier nichts mache, hier nichts verbreche. Dass da ja auch eine ziemliche Ambivalenz mitschwingt, also vielleicht auch so eine gewisse Resistenzhaltung. Naja, ich bin ja hier, um mich anzupassen, oder was ja auch wiederum eine kritische Einstellung mit der Einrichtung mit sich bringt. Es unterstützt es ja insofern. Also wenn Sie sehen, dass Sie da sind, damit Sie unter anderem auch keine Scheiße bauen, ist es ja irgendwie auch logisch, dass sie da so eine ambivalente oder auch widerständige Haltung entwickeln. So. Und gerade, klar, und gerade mit denen, habe ich ja gesagt, hatten wir auch die Konflikte und die sind ja dann ganz klar davon auch betroffen, ne? Dass sie dann ausgeschlossen werden, weil sie eben Scheiße bauen und dann gibt es ein Hausverbot und so. Und insofern passt es ja vielleicht. So. Ich wollte auch sagen, dass der zentrale Unterschied, auf den er, glaube ich, auch ausdrückt, ist der, dass in den ersten Beispielen das auf einer bloß interpersonellen Ebene gesehen wird, nach dem Modus bloß interpersoneller Beziehung. Und im zweiten Falle, dann ist da quasi schon Instanzen gesellschaftlicher Art zwischen den Schalter zu entnehmen, nämlich sozusagen die interpersonellen Beziehungen vermittelt, deswegen auch diese Vermitteltheit. So, und dann ist natürlich, finde ich dann auch interessant, weiter zu gucken, wie Sie jetzt diese Vermitteltheit beurteilen. Was Anpassungsmaschine oder tatsächlich Ermöglichung und so. Was aber dann heißt, dass sozusagen in dem Punkt, wo diese Vermitteltheit denkbar ist, natürlich dann erstens unterschiedliche Verhältnisse, also subjektive Verhaltensweisen dazu entstehen. Und das andere wäre das, eben schon versucht wurde anzudeuten, dass dann natürlich auch unterschiedliche Gesellschaftskonzeptionen sind. Also ob man die Vermitteltheit im Sinne von Sozialkunde sieht oder Gesellschaftstheorie, ist dann ein schöner Unterschied. Das zusätzliche Frage für mich auf. Also, und wie das, was dann auch noch bei Erwachsenen auf der Internet-Tochter eingeschult wurde und da wurde dann die Sachen vorgestellt, weil dann auch der Religionslehrer da und sagte, was er so machen würde. Und die hören dann nicht nur die Bibel, sondern auch so, guck mal, wer die Gesellschaft ist und warum man Feuerwehr braucht, Krankenhaus braucht, Kirche braucht und sonst wie. Und dann damals zu melden hat gesagt, ich würde im Hinblick auf die Sachen notwendig zwischen Feuerwehr und Krankenhaus und Kirche so Unterschiede sehen. Schon hatte ich praktisch alle gegen mich, weil das sozusagen eine Kritik war an dessen Sozialkunde. Eine gesellschaftstheoretische Kritik an dessen Sozialkunde. So, und das meine ich, wo dann diese unterschiedlichen Fassungen gemacht kommen. Aber der zentrale Punkt scheint ja nicht der zu sein, dass diese unmittelbare Fixiertheit auf soziale Beziehung besprochen wird. Und das ist ja noch mit dieser Vermittlichkeit gemeint, also ist Instanz da. Ja. Die wird anerkannt oder nicht, oder es wird als Instanz überhaupt gesehen. Das ist, glaube ich, das, was jetzt interessant ist. Ich habe sie gesehen, aber wäre nochmal sehr interessant anzusetzen, wenn mal ein Jugendheim geschlossen wird und man die fragt, warum es geschlossen ist. ob die sagen, ob der nette Mann jetzt da nicht mehr so nett ist, ne, der das da gebaut hat, oder ob die verstehen, dass es um staatliche Sparmaßnahmen im sozialen Bereich geht. Ne? Okay, aber das, so weit sind wir noch nicht. Ja. Ich hab überlegt, dass es ganz wichtig ist, bei den Interviews auf die Wortwahl zu achten, auf die man den Kindern stellt. Weil oft also die Kategorien des Gesellschaftlichen haben ihre Begriffe. Würde ich zum Beispiel das Wort arbeiten verwenden, zum Beispiel, warum arbeiten wir Betreuer? Arbeit hätte dann für das Kind auch entsprechende Assoziationen, so eine Bedeutung gehabt und würde wahrscheinlich schon mit gesellschaftlichen Kategorien das versuchen zu erklären, warum ein jemand dort arbeitet. Also schon mein Sohn, der 8 Jahre alt ist, würde das dann machen. Also würde sehen, das ist ganz anders argumentieren, warum ein Kinder- und Jugendzentrum gibt. Würde man, denke ich, also es kommt immer auf die Worte, auf die Wortwahl an. Hast du dich auch gefragt, warum ihr hier seid? Und du hast gefragt, ja, genau, warum? Also, das ist ein wichtiger Hinweis. Warum seid ihr hier? Weil ich habe Kinder interviewt, die haben so eine kleine Fallstudie gehabt zu dem Begriff Arbeit. Ja, also schon Kindergartenkinder können sehr differenziert diesen Begriff erklären. Ne? Naja, mir fällt da gerade ein Beispiel dazu ein, dass ich. Also mein Enkel geht in einen Schwimmunterricht von der Lebensrettungsgesellschaft da, also ein Babyschwimmding. Ne? Und ich war mit ihm im richtigen Schwimmbad und wir waren dann eine ganze Weile, guckt er sich so um und sagt dann, warum kümmern sich die Menschen, die hier arbeiten, nicht um uns? Und da habe ich gesagt, na, wie sollen die sich denn um uns kümmern? Das sind sozusagen die Bademeister. Ne? Ich hatte also den Zug nicht hergestellt. Und sagte er, aber die arbeiten doch hier. Weil in seinem Schwimmunterricht sind die, die da arbeiten, die machen im Schwimmunterricht. Ne? Das ist nur von der Arbeit. Also das ist natürlich auch erstmal ein ganz undifferenzierter Begriff. Ne? Oder auch, man bringt ja Kindern oft bei, dass ihr Kita-Besuch ihre Arbeit ist. Ne? Das ist natürlich auch irgendwo völlig verrückt. Ist, aber du strengst dich da an, ich streng mich da an, also ist das deine Arbeit. Ne? Okay. Da hinten. Ja, aber Kinder in Supermärkten zum Beispiel verstehen, also kleine Kinder in Supermärkten verstehen doch nicht, dass die Verkäuferin jetzt arbeitet und das eine Dienstleistung ist. Also dass quasi, wenn sie zu der Verkäuferin geht und sagt, einen Stecker oder eine Milch haben kann, dann dass das so eine Art freundschaftliche Leistung ist, also dass die Verkäuferin das nicht mehr gibt. Ich glaube, da verstehen sie die Rolle von Arbeit auch nicht, dass die Verkäuferin hier arbeitet und dass eine Dienstleistung ist und nicht im Sinne. Also, ich weiß auch nicht, inwiefern arbeite, dann so verstanden werde. Da weiß ich auch ein schönes Beispiel, ein bisschen Zeit haben wir noch, dass ich mal mit einer meiner Töchter Plätzchen backen wollte und uns fehlte irgendwas dazu. Und ich bin ganz schnell nicht in den Supermarkt, sondern in so einen kleinen Laden mit ihr gegangen, um das Fehlende zu holen. Und nachdem wir fertig waren, dachte ich, jetzt müssen wir der auch Plätzchen bringen, weil die uns das ja gegeben hat. Weil man bei den Kindern auch schaut, dass das also am Anfang sehr konkret erklärt, also an ganz konkreten Beispielen ist das und erst dann immer allgemein und abstrahiert, das heißt die Begrifflichkeit auch unterschiedlich, also erstmal anschaulich und dann ist man abstrakt. Und wenn man dann Daten interpretiert oder das, was die Kinder sagen, macht man dann als Wissenschaftler einen Abstraktionsschritt, also man versucht das zu deuten an den Begriffen als ich weiß nicht, ob das abstrakt ist und das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis auf etwas, was vorhin schon mal im Raum war, die Sache mit der Sprache. Es ist ja so, dass diese gesellschaftlichen Strukturen nicht sichtbar sind. Also wir verhalten uns zwar danach, wir kennen sie, aber ohne Sprache sind die meiner Meinung nach überhaupt nicht zu vermitteln, weil sie eben weder sichtbar noch greifbar sind. Ne? Und ob man das jetzt abstrakt nennt, indem man da eher ist konkret, weil man eben nicht davon die gesellschaftlichen Strukturen abzieht, wenn man sie benennt. Na, und dann ist also, wenn jetzt die Älteren so einen Begriff wie Jugendheim, wir haben ja alle wahrscheinlich Erfahrung mit Jugendheim, Jugendamt. Mhm. Wahrscheinlich haben die alle irgendwelche Erfahrungen mit Jugendamt. Und da ist ja immer noch die Frage, das fände ich auch wichtig zu untersuchen, wie weit sie das auch als mehr oder weniger nette Damen ansehen, die da irgendwo sitzen und die Macht haben und wenn sie wollen, bewilligen sie was und wenn nicht. oder ob die das wirklich als gesellschaftliche Institution sehen, die der Staat geschaffen hat, um bestimmte Probleme zu lösen. Ne? Das ist ja nochmal ganz weit davon entfernt. Trotzdem fand ich sehr interessant bei diesen Beispielen, dass eben die Jünger noch wirklich total in diesem sozialen, interaktiven, ja, kooperativen direkt bleiben, ne? Während die anderen zumindest in der wissen, dass es darüber hinaus eben Instanzen gibt, die sie auch benennen können. Vielleicht noch also dazu, es ist ja auch so, dass es wirklich, oder dazu, dass es mit der Lebensrealität der Kinder zusammenhängt. Ich hatte ja das erste Beispiel, die waren jetzt 12, aber ich habe auch mal mit einem anderen Mädchen gesprochen, die war erst 9 und ich hatte mich dann halt mit der unterhalten, ja, ob sie denn zur Klassenfahrt mitfährt und so, und dann hat sie nur so, sie war schon fast mit was anderem beschäftigt und hat dann zu mir gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich mitfahren kann, weil bei mir liegt eine Doppelfinanzierung vor. So, ne? Und die war völlig klar, also die schien völlig klar zu sein, was das bedeutet, nämlich es ging darum, dass ich aus der Familie rauskam und dann war nicht klar, ob das Jugendamt oder irgendein anderes Amt halt die Klassenfahrt zahlen, so, ne? Und das hat die mit einer völligen Selbstverständlichkeit mit ihren 9 Jahren gesagt, weil sie wahrscheinlich einfach eine andere Lebensrealität hat und für sie die Notwendigkeit bestand, bestimmte Widersprüche früher zu kapieren, damit sie einfach mehr Handlungsfähigkeit hat in ihrem Leben. Also dass sie irgendwie über die Bedingungen, die ja sehr schwierig sind, wahrscheinlich besser verfügen kann, zumindest indem sie es kapiert, so ein bisschen, worum es da geht. So. Und nochmal, methodisch finde ich, als erstes die Befragung prima, ich fände auch nochmal, wenn das möglich ist, dass man Eltern dazu gewinnt, sozusagen, wenn sie in solche Situationen kommen, dann ist es ein bisschen so eine Art Tagebuch zu schreiben, wie wir es auch im Berufsleben gemacht haben. Weil oft in diesem konkreten Lebenszusammenhang das nochmal deutlicher wird. Und dieser zum Beispiel dafür, wie das Nichtbegreifen von Strukturen eine Kränkung bedeutet, da kenne ich von meiner Tochter, die hat immer Hepatitis und musste in die Krankenhaus in die Isolierstation. Und dann war das so, dass ich dann auch dann immer da war, weil die dann nicht alleine war und den Krankenschwestern war das nicht so recht, dass ich da ständig rumlungerte und auf Nachtzeichen gegeben bin. Daraufhin habe ich das dann versucht, so zu lösen, damit ich mich auch ein bisschen beteiligt habe an diesen Desinfektionsmaßnahmen, um ein bisschen nützlich zu machen und so. Egal, jedenfalls, wir waren dann da raus und waren sehr freundlich. Und ich habe dann zu meiner Tochter gesagt, wir gehen da einfach nochmal hin und bringen denen so ein bisschen ein Geschenk und so, ne, für die Kaffeekasse und so in dem Stil. Haben wir dann auch gemacht und hin und so. Ich merkte schon, wie meine Tochter etwas mucksch wurde und als wir rausgingen, wurde sie noch muckscher und so. Und dann sagte ich, bist du denn so mucksch? Ja, die haben uns überhaupt nichts geschenkt. Versucht zu sagen, ja, bin da dahin gegangen. Die Weihnachten, ne? Die waren so nett zu uns und bringen dem was, ja, wir waren doch nett zu denen. So, und das war in dem Kreis drin, da kam man hier raus. So, und jetzt, aber das war schon der Lebenssituation. Das heißt, dass sie das nicht verstanden hat. Das ist ja jetzt sogar ein Entwicklungswiderspruch, war ja eine Kränkung. Es war ja nicht nur so, dass sie es verstanden hat, ich glaube, sozusagen mal Kognition, Emotion, das hat sie als Kränkung erlebt. Und die Frage, wie ist jetzt damit um das zu sagen, dass es keine Kränkung mehr sein kann, weil das eben völlig andere Funktionen und Rollen sind, die da wieder gespielt haben. Das ist ja dann auch spannend, wie man versuchen kann, das zu klären. Ja. Was mir dazu noch, das ist eine allgemeine Regel, ist diese Gabe und diese Gegengabe. Das ist eine Regel, die verinnerlicht ihre Tochter wahrscheinlich und das war es, an dieser Regel außer Kraft gesetzt in einer bestimmten Situation, also ihre Erwartung wurde verletzt. Ja, das zeigt ja wieder, dass das Gesellschaftsverständnis noch nicht vorhanden ist, ne? Dass die Unmittelbarkeit noch nicht überschritten werden kann. Aber in diese, aber ich sage, aber eine ganz wichtige Regel ist verallgemeinert worden, also der Gabe und der Gegengabe. Ja, ja, aber falsch. Aber das hat sie nicht falsch. Doch. Ja. Aber sie waren nur auf interpersonaler Ebene realisiert. Das hat ja nichts mit Gesellschaft zu tun. Das ist ja eine Regel, die kann ja zwischen zwei Menschen so bestehen. Aber gut, aber dieses Gesetz, ihr fehlt einfach nur das Wissen dazu, die bekommen, dass das kein konkretes, sondern keine Schokolade oder kein so in diesem Sinne geht, sondern eine andere Art von Leistung, sie doch als eine Gabe erfahren hat. Sie hatte schon was bekommen. Das ist genau, klar. Richtig. Ja, es ist eine Frage, ich weiß nicht, wie genau das war im Zukunftsfall, aber hast du denn den Unterschied bemerkt, zum Beispiel, also nicht zum Alter reden, sondern zum Beispiel Religionshintergrund oder kulturelle Hintergründe, wo du sagst, dass manche vielleicht eher schon dieses Verstehen von möglichen Gesellschafts, weil dann sagen wir mal, dass wir schon eher bestanden haben oder ist dir nichts aufgekommen? Also ich habe mich dafür nicht interessiert, okay. Einfach weil mich immer nicht interessiert hat, versteht ihr das jetzt mit 12 oder mit 13 oder mit 14, sondern weil ich halt wirklich nach diesem qualitativen Unterschied immer gesucht habe. Und ich muss auch sagen, ich habe die Forschung auch eben leider nicht mehr lange weitermachen können, weil ich dann da mein Vertrag bei der Arbeit nicht verlängert wurde und für mich das dann auch schwierig war, das da weiterzuführen. Aber ich habe mich tatsächlich auch immer einfach nicht für das Alter so doll interessiert, weil es mir nicht darum... Ich meine, das ist auch ganz das Alter ist auch, finde ich, was total eigentlich für solche Sachen nehmen. Hintergrund oder so. Also, ich glaube schon, das soziale Hintergrund oder Kultur, naja, vielleicht auch, weil es gibt auch, ja, ist auch nicht schön, wenn man das auch passt, aber eben, also im Kindergarten, wenn man so beobachtet, ich hatte mal so eine Beobachtung gemacht, hat ein Kind sich angekleckert und hat ganz stark angefangen zu weinen, und dann kam ein anderes und meinte so, ach, die Waschmaschine wäscht das doch. So. Und du brauchst doch nicht weinen. Da glaube ich schon, dass da ein Unterschied ist. Also auch ein Verständnis. Der Kleine glaubt, er hat sich angekleckert, das muss vielleicht weg, Mama muss waschen. Und der andere so, ja, das macht die Waschmaschine jetzt so. Mhm. Das ist ja eine Frage. Ja, das ist schwierig, weil einerseits könnte man ja denken, dass die gebildeten Kinder sozusagen das irgendwie schneller verstehen. Und ich würde denken, da ist auf jeden Fall der Widerspruch da. Klar kann man da viel den Kindern auch vielleicht die Möglichkeiten besser machen, dass sie schneller was verstehen. Andererseits, wie mein Beispiel mit diesem 9-jährigen Mädchen, sind halt auch die Lebensbedingungen echt entscheidend. So. Und gerade würde ich denken, teilweise irgendwelche, sage ich jetzt mal einfach so, gebildeten Kinder, die in einem Elternhaus aufwachsen, wo zum Beispiel viel Geld da ist und die auf eine Privatschule gehen, ist halt sehr fraglich, ob die bei diesen Bedingungen, die sie haben, ein authentischeres oder ein richtigeres Gesellschaftsverständnis entwickeln können. Ob die nicht wirklich erst mit den gesellschaftlichen Widersprüchen konfrontiert werden müssen, weil sie in einer Art von Scheinwelt leben, um das zu kapieren. So. Also ich denke, da ist ganz stark dieser Widerspruch zwischen Bildung einerseits und dann auch den Klassenunterschied. Ja, und auch anderen Bildungen. Keine Beobachtung. Nein, nein. Also Anna hat ja erst angefangen und dann da wieder abgebrochen und wir haben jetzt die Gelegenheit genutzt, um mit euch darüber zu diskutieren, Anregungen zu bekommen, wie man das überhaupt machen kann. Und dann, ich denke, das ist ein Riesenunterschied, ob ein Kind, ob die Eltern schon einem Kind sagen, ach, Klassenreise, wo fahrt ihr denn hin? Ach, dahin, das ist aber schön dort und so, das wird dir gefallen und wirst du ein Zimmer mit deiner Freundin haben und ob sie sagen, da müssen wir mal gucken, mit einer Doppelfinanzierung ist das so eine Sache, ob du da überhaupt mitfahren kannst. Ne? Und ich meine, ob die weiß, was eine Doppelfinanzierung ist, ist da natürlich wieder die Frage, aber auf jeden Fall weiß es ein Problem, ne? Was also mit dem Amt zusammenhängt und nicht mit dem Wohlwollen ihrer Eltern. Gut, ja, wir haben noch einen. Ja, ich würde nur sagen, dass ich den Punkt auch sehr interessant finde eigentlich, weil es eben ja auch um die Frage geht, dieses gesellschaftliche Verständnis, ob sich das eben eher entwickelt, wenn man sozusagen ein bisschen sich mit der Gesellschaft anreibt, also da wäre ja auch kultureller Hintergrund ganz interessant, also wenn man zum Beispiel aus einer anderen Kultur kommt, ist es ja naheliegender, dass man mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, wie sie hier sind, vielleicht eher Probleme hat, als wenn man sozusagen in dem System schon aufgewachsen ist und vielleicht dadurch auch früher lernt, wie man sich anpasst oder was sich gehört. Und da finde ich es eben auch interessant, ob sich das sozusagen, ob man da vielleicht ein schnelleres Verständnis oder auch eine kritische Auseinandersetzung hat, wenn man sozusagen damit Probleme hat, wenn man zum Beispiel aus einem anderen Hintergrund kommt, oder ob das sich ob sich das nicht so viel nimmt. Also zumindest, glaube ich, zeigen so Untersuchungen, dass was zum Beispiel Kinderängste angeht, dass, dass zum Beispiel Kinder von reicheren Eltern sehr viel unkonkretere Ängste haben, die sie gar nicht, also die haben so, oder sagen zum Beispiel, ja, ein Problem ist, ich glaube, vor Umweltverschmutzung. Und Kinder, die eher aus den sogenannten irgendwie, wie heißt es noch, die Schichten? Prekäre. Ja, genau. Prekäre. Aber ich meinte, ärmeren, die auch bildungsfern, meinte ich in dem Zusammenhang, genau. Die sagen so, die kennen halt eher Wörter schon sehr früh, sowas wie Gleichbehandlung oder Arbeitslosigkeit, ne? Also wo sie auch wirklich von betroffen sind. Ja. Wir müssen los. Ich habe versprochen, um 13 Uhr eine Zwangsberatung durchzuführen. Machen wir noch euch weiter, würde ich sagen. Und dann Schluss. ich das dann? Ich wollte noch mal ganz kurz fragen zu deiner Arbeit. Worauf möchtest du denn gerne allgemeiner? Frage und dann später weiterreden. Wieso hat er gesagt, gar nicht? Ich möchte gar nicht verallgemeinern. Ich verstehe die Frage auch nicht so ganz, was du meinst damit. Ich denke, worum es geht, ist veranschaulichende Daten zu sammeln für das Verständnis von gesellschaftlichen Strukturen. Also es geht nicht um eine konzeptuelle Weiterentwicklung, wenn ich jetzt. Bitte? Eine konzeptuelle Weiterentwicklung ist der Sinn, naja, eine Anreicherung mit empirischen Daten. Okay. Ich fand diesen Hinweis eben, dass also auch in den unmittelbaren, sondern unmittelbaren personalen Beziehungen gleichzeitig aber schon gesellschaftliche Bedeutung und Regelwissen eingehen. Ich finde das tief für kurz, sehr spannend, wie siehst du. Ja? Also, dass in diese unmittelbaren Beziehungen gleichzeitig gesellschaftliche Bedeutung, also beispielsweise Gegenseitigkeit von Leistungen und so, und einfließen, aber trotzdem nicht auf diese Vermittlungsebene kommen. Das andere, das würde ich nur noch mal gerne hervorheben, weil ich das sehr spannend finde, ist, dass die Art und Weise, wie die Kinder mit diesen Vermittlungsstrukturen in Beziehung geraten, auch die wichtigste Klassenfrage ist. Ja, auf jeden Fall. Nämlich, dass die Art und Weise, wie sie das lernen, eben, also dass es eben nicht die Kinder sind, sondern in dem Maße, wie sie größer werden, sind es eben Kinder in bestimmten sozialen Schichten oder wie lieber sagen Klassen, die mit einer anderen Weise konfrontiert werden. Also diese Doppelfinanzierung konfrontiert die Kinder ja mit einer bestimmten Art von Struktur, mit der sie erstmal nicht konfrontiert werden, wenn die Eltern nur Geld haben. Weil das ist ja sicherlich auch mit anderen Dingen verbunden, diese sonst zu leben. Und das finde ich auch einen spannenden Punkt, die Gesellschaft quasi mitkriegen. Mhm. Also Sozialhilfeempfänger oder Kinder von irgendwelchen Lehrern oder sonst wie. Spannende Frage, finde ich. Ja, dann würde ich euch gerne danken für die anregende Diskussion.